Ich hoffe, es war jetzt alles richtig. Jetzt können wir loslegen. Jawohl. Pünktlich wie die Maurers, wie immer. Es ist der 11.05.2023, 20 Uhr. Und wir können willkommen heißen im Chat heute Abend. Bjarne, Dr. Ringding, Philanoctis, Hamburg 75, HDLPZ, den Interceptor natürlich, Maya Seal, Mandau Beach, Mati 16348, den Stellinger, Tungkundur, und Wolf 382, herzlich willkommen. Doch überschaubar heute, ne? Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich hoffe, ich bin heute einigermaßen gut zu hören. Neues Mikro mal testen hier. Das ist das billigste Headset, das ich tatsächlich habe. Aber es ist auf Arbeit übrig geblieben. Da probiere ich das mal aus. Das trägt sich irgendwie besser. Schauen wir einfach mal. Das drückt nicht so sehr auf die Backe, ne? Nee, das andere ist immer, das muss ich ja zusammenstecken, weil ich das Mikrofon einzeln gekauft habe und der Kopfhörer ist uralt und den muss ich jedes Mal vorher aufladen und ach, all so ein Scheiß. Und mit so einem Headset ist es irgendwie einfacher. Naja, mal gucken. Ja, das stimmt. Mal sehen, ob Beschwerden kommen am Ende. So, fangen wir gleich mit Postkarten an. Wir haben heute doch eine ganze Menge einiger auf dem Zettel. Ja. McGolf von Usedom mit Gipfelbuch vom Wasserschloss Mellentin. Das sagte mir gar nichts. Dann Sorglos 02 von Wangerooge. Direkt neben der öffentlichen Toilette. Ich hoffe, da hat er jetzt nicht wirklich gestanden, als er die Karte geschrieben hat. Der Allgäu-Biker und Tungkunder. Wird so ausgesprochen? Tungkunder oder Tungkunder? Ich habe es gerade Tungkunder genannt, glaube ich. Ne? Und ja, aber der schrieb auch Tungkunder? Gesprochen wie geschrieben, ja. Das kann oder ich auch verschiedene. Tungkunder oder Tungkunder? Oder, naja, gut. Ja, da kann man verschiedene. Also, ich hatte das auch nicht so ganz so eindeutig. Aber auf jeden Fall sind sie wirklich mittendrin gewesen in Marokko. Wer es nicht verstanden hat, Marokko. Mutig, das war noch so ein Land, wo ich immer noch nicht weiß, ob ich da. Ja. Ich wüsste auch gar nicht so richtig, was in Marokko so viel gibt, außer Casablanca und dann. Tunesien wurde Star Wars gedreht, nicht in Marokko, ne? Ja. Nee, genau. Nee, die waren auch ziemlich mittendrin da im Land. Heike war da mal irgendwie an der Küste und die sagte schon, oh, das ist allerdings ewig dann her. Da ist so mit Clown und ähnlichem ist da nicht ganz wenig. Also, ein bisschen schwierig, sagte sie so. Also ich weiß nicht, ob wir da nochmal irgendwann hinkommen, aber auf jeden Fall spannend, exotisch, muss man auch mal hin. Dann haben wir Philanoctis und Wolf 1261 von der Flusskreuzfahrt. Also die sind jetzt wirklich so, also ich dachte ja schon, ich bin jetzt mit Kreuzfahrt ins Altersgeschäft eingestiegen, aber Flusskreuzfahrt. Das ist nochmal oben drauf. Ich glaube, da ist schon vorne stehen nur schon drei Uhren auf dem Schiff, so als Reserve. Also das fand ich auch ein bisschen, ja doch. Ab Frankfurt am Main, also nee, Flusskreuzfahrt, wir haben uns das auch mal angeguckt, das konnte ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Also AIDA war gerade noch zu ertragen, aber Flusskreuzfahrt, das hat ja was von Leichenwagen irgendwie. Also ja. Das ist, ich glaube, das ist eher so Butterfahrt in Hardcore, weil du nicht wegkommst von dem Ding. Ne? Und ja. Jeden Tag auf selbe, dann so ein Alleinunterhalter, der dann das Tanzparkett zum Glühen bringt und so. Ja, so ein 80-Jähriger. So, genau. So stelle ich mir das vor. So ein ehemaliger Promi, wo es schon nicht mal mehr für Eröffnungen von irgendwelchen Kaufhäusern gereicht hat. Und dann hast du gar keine Bewegung mehr drauf. Also da kannst du nur fressen und sitzen und warten, dass das Land vorbeizieht. Also, weiß ich nicht. Ist bestimmt schön, aber ich kann mir das noch nicht wahrscheinlich auch niemals vorstellen. Dann von Thomas, unserem Dr. Lenz aus Bremen vom Wochenmarkt. Und irgendwas schrieb er da wieder mit Mega-Event bei OC in Solingen. Ich weiß nicht, mega bei OC, das bedeutet wahrscheinlich, dass 10 Kescher kommen müssen. Ja, beim Giga kommen ja 15. Ne? Ja, also ich, keine Ahnung, was da, ich hätte es jetzt noch weiter beworben, muss er uns nochmal schreiben, machen wir beim nächsten Mal. Auf jeden Fall gibt es da wieder das Mega-Event, das wird wahrscheinlich dieses HQ-Event sein. Also ist ja, wenn sie mit dem Design nicht gerade fertig am Reden sind, ist ja gerade mal HQ-Event, das sind ja so die beiden Schwerpunktthemen. Dann Mika aus Passau Vom Kaffee Kowalski oder vom Red Bite Tattoo? Ich hoffe jetzt mal aufs Kaffee Kowalski. Sonst bin ich gespannt, falls ich immer wieder sehe, wie er sonst aussieht, wenn er da im Red Bite Tattoo war. Und er weiste da oder wies darauf hin auf OC953B, Mozarts Würfelspiel. Und Gruß auch an dich explizit nochmal und an Holger. Wobei, konntest du die Karte lesen? Also gescannt ja, kam. Der Kugelschreiber, würde ich mal sagen, ist OC-like, weil so oft wird er nicht benutzt, der trocknet ein. Ne? Ja, es war nicht ganz einfach, aber es ging. Also ich hab's entziffern können, alles. Wobei ich mal sagen muss, ja, Holger, kann ich. Ich habe da gar nicht so großen Kontakt mehr zu. Ich grüße ihn gerne mit, wenn ich ihn mal sehe, aber also ist halt, er wollte ja nicht mehr, kann ich auch verstehen, weil er ja nicht mehr so richtig casht. Ist mal ein bisschen schwierig. Dann T-Doll aus Lübeck. Ohne Koordinaten, also, naja gut. Kommt ja auch immer nicht so richtig in Chat. Dann verzeihen wir mal, dass da keine Koordinaten drauf waren. Und ohne Anrede. Also stand und, noch nicht mal her drüber. Und ganz wichtig, ohne mich zu nennen. An Heike und an dich und mich hat sie vergessen. Also wenn sie heute nicht irgendwo reinkommt und Hilfe schreit, der wird nicht geholfen. Ne? Wobei ist dir aufgefallen, die Anreden sind sowieso immer sehr flexibel, würde ich es mal nennen. Stimmt. Herrlein, Herr, DSM, Euer Herrlichkeit, also alles. Das ist immer schon eine Freude, wie viel Unterschiedliches es da auch gibt. Irgendwann kommt einer auf die Idee und malt nur eine Rakete oben drüber und schreibt dann deine Adresse drunter, ohne Namen oder alles. Da bin ich mal gespannt, ob es ankommt. Ich warte schon immer, ob der Postbote mal irgendwann was sagt. Manchmal stand auch, genau, Podcast-Keller und dann nur die Adresse, also stand schon gar kein Name mehr drauf. Also ist schon spannend, aber bis jetzt, toi toi toi, kommt immer alles an, also klappt noch. Matti, 16348 aus Island, also auch mal wieder exotisch, vom GCZCNE, genau. Ich habe echt mal unsere alten Karten durchgefühlt, aber nee, ich hatte gedacht, wir hätten die schon mal bekommen, also genau die Karte. Aber muss ich mich wohl getäuscht haben. Ja, es ist ein Earth Cache, heißt Gullfoss, Golden Falls. Habe ich natürlich gleich mal drauf geguckt. Ich habe den am 19.07.2011 gelockt. Kann mich aber tatsächlich nicht mehr dran erinnern, muss ich sagen. Dafür ist es dann doch zu lange her. Aber es ist irgendwas mit Wasserfall. Sieht nett aus da. Ach, stimmt, ja, aber da musst du ein Bild vom Wasserfall einfach nur machen. Ja, also dunkel erinnere ich mich dran. Aber wenn du auf Island warst, das besteht im Prinzip aus Wasserfällen. Also, ja, die Erinnerung ist dünn, muss ich gestehen. Dafür ist einfach zu lange her. Und zu guter Letzt Dr. Ringel Ding Dong von Bierwanderung in Bayern. Ebermannstadt, habe ich noch nie gehört. Da habe ich vorher auch noch nie was von gehört. Das ist irgendwo von der Brücke. Wahrscheinlich, da mussten sie Teile des Biers vielleicht schon. Man weiß es nicht. Das kann auch sein. Ja, dass es schon ein bisschen übel wurde. Auf jeden Fall von da. Ja, das Wahnsinn, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Im Moment kommen sehr viele. 9 Karten, das ist doch schon eine Menge. Wir haben quasi doppelt so viele Karten, wie manche Kommentare haben, ne? Na, dann eher dreifach bis vierfach so viel. Ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe jetzt auch lange keine anderen mehr gehört, deswegen kann ich das ehrlich gesagt gar nicht beurteilen im Moment. Aber ich finde, 9 Karten in 4 Wochen ist schon. Ja, fand ich auch. Also das fand ich auch eine Menge. Schön, ja. Ich muss tatsächlich mal gucken. Wen haben wir denn? Sagen wir mal irgendeinen anderen Podcast? Wen haben wir da? Gibt es noch einen? Ja, aber die Namen habe ich nicht im Kopf. Es gibt Podcast-T gibt es ja noch, ne? Ja, gut, gucken wir mal Podcast-T. Cash-Frequenz. Ah, Cash-Frequenz, auf den Namen kann ich eben nicht. Cashfrequenz.de vermute ich jetzt einfach mal. Podcast.de. Genau. Wo ist denn da die letzte Folge zu sehen? Ah, da, 260. Gucken, interessiert mich auch mal. Also jetzt gar nicht wegen Schwanzvergleich, sondern interessiert mich aber. Podcast, nee, da ist gar kein Kommentar drunter. Cashfrequenz, ein Kommentar. Ja, nee, also da sind wir tatsächlich irgendwie. Haben wir schreibfreudige, der eine Kommentar soll noch verzagt gehen. Gut. Ja gut, aber Sie haben auch mal da, dann gut, haben Sie mal 5 Kommentare, mal 4. Ja, aber das sind wir, also freue ich mich auch mal wieder. Gar nicht wegen Schwanz, einfach, ich finde das immer schön. Kommentare ist ja immer, das hat man auch wie so ein bisschen mal Resonanz auf den eigenen Podcast, weil sonst weiß ja gar nichts. Da stellt sich aber immer die Frage, ob wir so die alte Hörerschaft haben, die tatsächlich noch so Kommentare schreibt, und die Jugend macht das ja nicht mehr so viel. Ne, die würden am liebsten eine Sprachnachricht als Kommentar hinterlassen. Ja, was stimmt. Daran liegt. Kann ne? auch sein, keine Ahnung. Also das ist mir auch noch nicht ganz klar. Und zumal es auch mal sehr verschiedene sind. Wir können sehen hier die Kommentatoren dieses Mal. Ein Zuhörer, Barney Hund, deaktiviert, Mika, Tina, Stellinger, Gleider 74, Wizardland, P-Dieb heißt er, ja. Kraftzahl 75, Anonymous, Porto, also Karl, Nils, Louis Seifer und Zappo. Das sind natürlich auch so ein paar Stammschreiber, aber ja, auch immer wieder mal andere drin, ne? Also auch eine Menge, also nicht nur zwei, drei, sondern wirklich auch ein bunter Mix, der da so schreibt. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Kommentaren. Wo fing das an? Genau, GCA26X2. GCA26X2. The Meta Challenge. Challenge of the 81 Challenges. Da kam der nämlich mal über die Kommentare. Er fand die D-Wertung eigentlich viel schlimmer als die FTF-Geschichte, über die wir berichtet hatten. Ich habe mal geguckt, ist ein D1. Und T4,5. Und die D-Wertung tatsächlich, das war ja irgendwie auch ein bisschen wirr, was man da machen sollte. Aber auf jeden Fall sollte man ganz schön was zusammenkriegen. Das war tatsächlich ein bisschen tief angesetzt, fand ich auch. Hat er nicht Unrecht grundsätzlich. Na, da fehlte wohl auch noch irgendwo eine Lücke, ne? Ja, da gehe ich von raus wieder. Und dann Earthcache-Beschreibung fanden ebenfalls viele schlimm, die wir letztes Mal hatten. Die war aber echt extrem. Der Penis auf der Landkarte letztes Mal, das ist Leihörn, wurde uns dann erstmal geschrieben. Diese komische Ausbuchtung da. Ach, ich lese gerade, Dr. Ringling schreibt, ihr habt ja auch zusätzliche Blog-Einträge. Ja, stimmt, da kommen natürlich auch ein paar Kommentare her. Ja. Und je nachdem, was es ist, ne, ich sag mal, wenn du natürlich wieder was über die Stiefel schreibst, die Wanderschuhe oder so, ja, dann kommen noch ein paar mehr, ne? Ja, Matti schreibt auch nochmal, die senden aber auch jede Woche. Stimmt, das ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte, ja. Das stimmt, da hat natürlich auch keine Lust, dann immer zu schreiben. Ja, kann ich verstehen, ja. Doch, das sind so mal Ansätze, wo der Unterschied liegt, ja. So, Mika hat nochmal verwiesen auf die Verbraucherzentrale. Wir verlinken das auch. Wegen der Bezahlung da bei Groundspeak, ob die das vielleicht gesetzlich so anpassen müssen. Beziehungsweise nicht ganz begriffen haben, wie sie es anpassen müssen. Ja, das muss ja irgendwas mit EU-Recht zu tun haben, ne? Ja, es gibt da also Gesetz für faire Verträge, mehr Schutz bei Kosten und Laufzeit. Und das soll dich dann schützen vor, ja, dass du eben immer gleich so für 24 Monate und sowas gebunden wirst, wenn ich das so ganz richtig verstanden habe. Ja, also Abo-Fallen und sowas, ne? Genau. Ja, genau. Da gab es auch viele verschiedene Sichten drauf. Ich weiß gar nicht, wer es war, einer... Wie es auch so, ja, die sollten schon geschützt werden, im Gegensatz zu mir, der ja sagt, nee, komm, also irgendwann reicht es mir auch mal mit Schützen. Mir ist und bleibt das einfach überreguliert. Ja, man muss die Doofen schützen, aber auch nicht die ganz Doofen. Also mir ist das langsam zu viel, was der Staat macht. Das ist und bleibt für mich so. Das ist, der Staat soll Voraussetzungen schaffen, aber nicht überall seine fummeligen Finger drin haben. Ja, und dann liest du teilweise wieder, das habe ich jetzt gestern erst gelesen oder heute irgendwo in so einer Gruppe, da wollte jemand aus seinem Fitnessvertrag raus und der war aber noch gar nicht begonnen und du konntest aber nicht raus, weil die Widerrufsfrist gilt nur für Online- oder Telefonverträge. Ja, aber wenn du vor Ort in der Filiale warst, kannst du nicht zurücktreten. Das war mir auch gar nicht bewusst. Nee, das war mir das, aber das war doch, das war mir schon länger klar. Wo ich also, mir dachte, auch wenn du es da unterschreibst und nach einem Tag sagst, Mensch, na, vielleicht doch nicht, also dass du jetzt nicht irgendwie, dass du zumindest 7 Tage Rücktrittsrecht oder so hast, ne? Nee, gar nichts. Dass also da ausgeschlossen wird. Nur mit Absprache, also das, du kannst das mit reinnehmen lassen, aber im Prinzip grundsätzlich nicht, nee. Deswegen, ich finde das auch so ein Eigentor, wir haben ja hier in Media Magdeburg Schule, da würde ich nie was kaufen, weil da habe ich kein Rückgaberecht, da bestelle ich es lieber beim Media Markt und kriegst zugeschickt. Dann habe ich das Rückgaberecht. Ja, das ist so. Weil wenn du es zugeschickt kriegst, ist ja dieses ich weiß nicht, wie das Gesetz Geschäft, heißt, ja. Fernabgabegesetz. Frag mich nicht, aber wenn du es vom Mediamarkt dir zuschicken lässt, kannst du sogar, glaube ich, hier im Geschäft abholen. Ne? Hauptsache, du hast es online gekauft. Dann hast du 14 Tage Rückgaberecht, sonst hast du gar nichts. Na gut, so kann man sich den stationären Handel auch kaputt machen. Ne? Sich selbst ja, genau. Ja. Wobei ich die Regelung auch noch schwierig finde. Also ja, Verbraucherschutz, ja, aber wo führt das hin? Der Verbraucher lässt sich jeden Scheiß schicken und schickt ihn bewusst zurück, weil er eigentlich will er ihn gar nicht haben, will sich das nochmal angucken. Boah, ich finde das für die Firmen auch nicht ganz einfach. Also naja. Ja, das stimmt. Ja, ja. Guck mal, der Interceptor schreibt gerade, bei Verträgen, die sie außerhalb von Geschäftsräumen oder im Rahmen des Fernabsatzes schließen, zum Beispiel im Internet, am Telefon, mit einem Vertreter an der Haustür oder auf einer Kaffeefahrt, haben sie als Verbraucherin oder Verbraucher in der Regel für eine bestimmte Zeit die Möglichkeit, sich wieder vom Vertrag zu lösen. Genau. Aber nur eben bei diesen Fernabsatzgeschäften. Mhm, ah, okay. Siehst du, das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte, das gilt allgemein, dass man da 7 oder 14 Tage dann irgendwie hat oder so. Ja, gut. Ja, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Also. Ja, ich wollte gerade sagen. Dann kam was noch? Kontroverse Sicht, genau, das hatte ich gerade gesagt. Und Vermutungen über kommende Souvenir-Challenges. Ja, die eigentlich alle, ja, das Gleiche immer in einer anderen Variation. Karl fragte dann auch, wie man das wohl auf einer Insel oder ähnlichem schaffen soll. Ich fand, also das solltet ihr euch nochmal durchlesen, den Kommentar von Karl. Der war relativ lustig, also sehr abstrakt zusammengestrickt, aber im Endeffekt, vom Ansatz hat er recht. Was machst du wirklich, wenn du auf so einer Insel sitzt und die eine Challenge ist durch und kommt die nächste um die Ecke und sagt, ja, du musst nochmal 100 Caches finden und dann hast du aber keine mehr. Aber da ist angeschissen rechts raus, das ist wie immer, irgendwen trifft's immer. Wahrscheinlich wirst du sowieso bei dem dann immer, damit du deine irgendwelche Challenges schaffen kannst, damit du jeden Tag einen Cache gelockt hast, wirst du wahrscheinlich sowieso immer, wenn du 500 Caches auf der Insel hast, irgendwann den 500. Lock wieder löschen, um den wieder mal neu zu locken. Stimmt, oder ewig neue legen, weil sonst bist du ja doof da, kannst du ja nicht, also, naja. Und den letzten Kommentar fand ich auch sehr schön, also kurz zusammengefasst, es wird weniger Cachen gegangen, als mehr Cachen benutzt. Ja, das sage ich ja auch seit langem, dass ich das lange schon das Gefühl habe. Das fand ich auch mit dem Kommentar. Ja, der hat es auf den Punkt gebracht, naja. Ja. Weil das habe ich auch das Gefühl, dass immer mehr Leute so kommen, ja, dann cachen sie ein bisschen und schmeißen es wieder weg, das Hobby interessiert sie gar nicht. Da war auch letztens auf Facebook wieder so eine Nachfrage, ja, und er hätte keinen Schreiber dabei gehabt, wie das denn ist und so. Da habe ich auch drunter geschrieben, ja, kein Schreiber, kein Log, Punkt, Ende. Und dann kam gleich eine, ja, aber so vergrault du die doch. Ja, ich will auch gar keine Leute haben, die zu dumm und zu faul sind, die mit den allereinfachsten Regeln mal zu beschäftigen, bevor sie loslegen. Und das sind nämlich genau solche. Die machen die App auf, oh, gut, mit der Cash, oh, cool, habe ich angefasst, reicht ja. Ja, lass es, such den anderen Hobby, echt. Ich will die gar nicht. Weil der Einstieg, früher war der Einstieg viel schöner, ne? Da hast du halt ein Gerät haben müssen, das Smartphone gab es in der Art und Weise noch nicht so verbreitet. Und da musstest du dich damit beschäftigen. Ich bin, wenn ich meine ersten 50 Funde manchmal so durchgucke, da bin ich für manche Caches, ein Multi, bin ich 3-4 Mal hingefahren, bis ich die gefunden habe. Ne? Genau. So. Du hättest dich gar nicht getraut, irgendwas Kurzes zu schreiben. Also die ganzen Sachen, die so beim Nörgeln denken, die hat man sich zu der Zeit echt nicht getraut. Das stimmt. Das wirklich, ist so, früher TM war das wenigstens tatsächlich besser, ja. Weil da war wirklich... Dr. Ringding bestätigt doch gleich, früher war alles besser. Genau, das wollte ich es nicht sagen, aber er hat ja recht. Es ist aber wirklich so. Und da hattest du auch, bei manchen Caches hast du dir wirklich mehr Mühe gegeben. Das geht mir selbst heute auch so. Absolut. Die Masse ist jetzt mittlerweile da, dann sagst du, gut, dann halt nicht. Ne? Das merke ich auch selber. Also immer, wenn man da 2 Minuten noch nicht gefunden hat, fängt man schon mal an, die Loks durchzugucken. Also wirklich, das fällt mir mal auf. Das ist schon fast unangenehm und peinlich, echt. Also ich auch da und guck und denk, ja, Scheißding. Obwohl, mein Gott, da muss man mal 3 Minuten suchen. Das ist wirklich wahr. Ja, so passen wir uns alle den neuen Zeiten an. Ja. Das ist auch bei uns, das bleibt das nicht aus. Das habe ich hier auch in den Kommentaren sogar noch vergessen, weil Louis Seifer schrieb noch kurz was dazu. Das hatte ich ja auch, deswegen war ja schwierig, muss man immer genau unterschreiben. Ich fand seinen Artikel schon genau passend. Er bezog sich nämlich, ehrlich gesagt, da hatte ich auch das Gefühl, nämlich mehr auf dieses, es wird wirklich an allem sofort und gleich rumgemeckert. Und das ist wirklich langsam was man... Aber das ist so eine gesellschaftliche Geschichte. Ne? Ja. Das, also Kritik ist ja auch okay. Also ich halte die auch wirklich für extrem wichtig. Deswegen habe ich diesen Artikel auch geschrieben, weil das liegt mir echt am Herzen. Wenn Kritik angebracht ist, raus damit, das hilft nichts. Aber man überzieht mittlerweile so. Jeder kleine Furz wird gleich benölt. Das ist echt komisch geworden. Das ist manchmal auch schon unangenehm, finde ich. Ich glaube, da hat so ein bisschen Corona auch mitgeholfen. Diese Zeit lang, wo sich alle mit sich selbst beschäftigen mussten, ist nicht bei jedem so gut vorübergegangen, will ich mal sagen. Ne? Ja, das stimmt. Ich finde zumindest seit der Zeit ist es massiv geworden, dass es überall nur noch Genöle ist. Und, ja. Interceptor schreibt auch gerade, mit Aufkommen der Geräte, die sich jeder leisten konnte, ist das ganz in den Bach runtergegangen. Ja, natürlich, aber umso einfacher dass der Einstieg in so ein Hobby ist, umso mehr einfachere Menschen bekommst du halt auch. Das ist einfach mal so, klar. Und ob das immer gut ist, das sei mal so dahingestellt. Da gibt's dann auch wieder die zwei Fraktionen, die einen sagen, ja, müssen ja alle mitnehmen. Ich denke mal, nee, irgendwie, sorry, aber da bin ich eher so Darwin. Also nee, alle müssen wir nicht mitnehmen. Also, es wird immer so einen Bodensatz geben, sorry. Wenn beim Installieren mancher Apps einfach so ein Bot vorgeschaltet ist, der sagen wir, 3-4 Intelligenzfragen stellt, ne? Ja. Wie es bei uns in der Telegram-Gruppe auch ist, ne? Die da einfach sind, die Einstiegsfragen, aber ja, manche scheitern trotzdem dran. Ja. Wenn du das auch bei so einer App hinterlegen könntest und könntest einfach mal sagen, so, ich möchte jetzt hier wirklich diese, also die überhaupt kein Benehmen haben und auch überhaupt nicht mal gerade ausdenken können, mal einfach so ausschalten, ja, ne? Ja. Natürlich hast du wieder Leute, die dann wieder ausschaltest, die vielleicht nicht klug sind, aber trotzdem sich benehmen können und so. Aber ich glaube, in manchen Bereichen wäre das ganz gut, wenn du so eine Einstiegshürde hast. Ne? Ja, also das merkt man ja jetzt auch bei vielen, die da rumlaufen. Und siehst ja sowieso so einen leer drehenden Krabrall da. Oh, der ist alles. Die lese ich immerhin egal. Ich war da schon fast bei Cuxhaven am Cache, da steht der auch noch drin. Der hat ja irgendwie 4000 Stück jetzt mittlerweile nach knappem Jahr. Der dreht ja komplett am Rad. Also, oh, naja. Der hat seine Bestimmung gefunden, Jörg, ne? Ja, absolut. Also letztendlich, um Gottes Willen, das will ich mir gar nicht vorwerfen. Der casht halt extrem viel. Wie gesagt, bei mir ist immer noch, wenn ich mal 1000 im Jahr habe, finde ich das schon sehr, sehr viel. Und die Erinnerung fehlte nicht hoher. Die haben wir heute gemacht, also über Twitter und auch einen Artikel. Also da bist du irgendwie aber schick. Ja, ich wollte sagen, heute Morgen um 8 Uhr wurdest du geweckt eigentlich. Der Graf Zahl hat es mitgekriegt. Ja. Nee, also auch 2000 finde ich alles noch normal, aber wenn ich einer so 4000 in einem Jahr, selbst in der heutigen Zeit, dann ist das noch nicht mal böse gemeint, aber dann hat er doch also ein gewisses Problemchen. Also er hat doch kein anderes Leben mehr dann. Also 4000 im Jahr, das muss man sich auch mal reinziehen, ne? Das ist ja ein Schnitt von hier, guck mal, durch ja, 160, ne? Da bist du bei 11 Stück am Tag und ich finde 11 Stück am Tag. Also selbst mit Labs mittlerweile, nee, sorry, aber das ist trotzdem schon. Oh. Und da darf man. Ich wollte sagen, und da muss man ja bedenken, am Anfang geht's ja noch, der Umkreis wird immer größer, wo du hinreisen musst, ne? Ja, und ich habe auch viele von denen ja auch mal kennengelernt auf Events oder kurz getroffen, darüber unterhalten. Also sorry, also ich muss jetzt vorsichtig sein, ich will die auch gar nicht beleidigen, um Gottes Willen, das ist ja ihre Lebenseinstellung, wenn sie das halt geil finden, warum nicht? Machten auf mich aber auch durchaus oft einen etwas skurrilen Eindruck. Mache ich bestimmt auch mal andere, aber da wird es noch ein bisschen mehr. Also da ist dann, ja, weiß ich auch nicht. Aber kann man ja machen. Warum nicht? Wer da Bock drauf hat, bitte. Genau, wie das wir mag. Genau. Hier geht übrigens gerade draußen die Welt unter. Echt? Regen? Ja, aber so richtig. Alles dunkel. Ich musste Licht anmachen, es ist total dunkel und es schüttet aus Eimern hier. Oh, bei uns ist gar nichts. Selbst die Solaranlage wirft noch 17 Watt ab hier. Also ist, nee, hier ist null. Ja, ich habe mir jetzt doch noch eine vernünftige gekauft, seitdem habe ich ein bisschen mehr. Guck mal, ruhig, ja sogar blauer Himmel. Ja, habe ich ja eigentlich auch ein bisschen bewölkt, ist, aber es geht. Also blau ist der Himmel ja auch, so dunkelblau, grau. Ich war ja, also im Moment cache ich echt viel, weil jetzt sind die Termine alle so, mein Auge hat sich so ein bisschen beruhigt, ist noch ein bisschen, aber kaum noch. Mein Knie hat sich im Moment sehr beruhigt und so die ganzen ganz scheiß Arzttermine, bis auf den Zahnarztmotor, die sind jetzt weg, ne? Und jetzt war ich echt viel cashen, weil ich musste jetzt auch irgendwie raus und das irgendwie mal wieder entfrusten oder wie man das nennen möchte. Und da war ich gestern auch wieder, ich fahre nach Zeven, beeil mich, weil es nachmittags Regen geben sollte. Und 5 Minuten vor Zeven, ehrlich, das ist fast eine Dreiviertelstunde Fahrt von hier, dann fing er an zu regnen. Und regnet auch 2,5 Stunden durch, fertig. Der Kerl hatte echt keinen Bock mehr. Nicht doll, aber immer, weißt du, es hört einfach hier, nicht auf. Ich wollte dieses Dahingefissel, was man hier so hat, ne? Ja, es war echt nervig. Also. Naja, genug Gestöhns, wir wollten ja nicht nur meckern. Kommen wir zu unseren Events. War ich ja etwas überrascht. Bei die Wikingers, Project bei die Wikingers, kam am 7. April eine Note. Ich lese sie mal komplett vor, muss man ja schon mal zuschreiben. Ich bekomme die Nachricht von enttäuschten Kescher-Freunden aus Hessen, dass hier zur Mega-Event-Zeit, mir wurde die Zahl 150 genannt, in Worten 150 Caches vorübergehend deaktiviert werden. Muss das sein? Fragezeichen. Also ich würde ein bisschen kürzere Sätze machen. Naja, das Rätsel wurde, die Rätsel wurden schon gelöst, die Puzzles gemacht, die Challenges werden erfüllt. Man freut sich auf die Dosen, man bucht ein paar Tage lang länger seine Unterkunft und fiebert jetzt schon der Suche entgegen. Und dann sowas. Muss das wirklich sein? Fragezeichen. Da klemmt auch jedes Mal Shift-Lock-Taste bei. Viele der Eventgäste betreiben einen nicht unerheblichen Aufwand, haben eine lange Anreise, opfern Zeit und Mühe, um nicht nur am Event teilzuhaben, sondern auch, um so viel wie möglich unsere tollen Verstecke zu besuchen. Und dann diese Ernüchterung. Muss das echt sein? Wieder in Großschrift. Ich muss sagen, so ein Verhalten lässt uns als Gastgeber nicht gerade gut aussehen. Für die freudigen Anreisenden ist diese Aktion geradezu eine Klatsche mitten ins Gesicht. Es löst tatsächlich ein gewisses Entsetzen aus. Das muss nicht sein. Ausruf sein. Mensch, Leute, es ist nur ein Mega und kein Giga. Und werden eventuell noch mehr Caches deaktiviert? Nur eine Frage. Also da ist posted in Note. Ich weiß jetzt nicht, wenn er von Gastgeber redet, ob er da in der Ownerschaft mit drin ist. Aber da sind sie wohl ein bisschen unzufrieden mit. Also ich habe das Gefühl, da sind die Nordis sich aber auch nicht ganz einig, könnte man sagen. Aber ich sag mal, da muss ja von vornherein von ausgehen. Das ist ja gang und gäbe bei großen Events, dass da doch einiges deaktiviert wird, ne? Weil die Leute das nicht wollen, ne? Also ich muss mal auch ein bisschen dieses Lock relativieren. Einerseits verstehe ich ihn gut. Das natürlich, es wird auch Leute, die kommen, nerven, das ist gar keine Frage. Aber bitte, nein, die haben nicht alle die Rätsel gelöst, sondern die wurden wieder in irgendwelchen Gruppen durch die Gegend geschoben und jeder hat die fertige Lösung mit Punkt. Die sind auch nicht geil auf eure Verstecke, sondern die sind einfach geil auf Punkte. Punkt. So, also das wollen wir jetzt auch mal nicht höher hängen, als es sein muss. Also er hat natürlich im Grundsatz in seinen Aussagen recht, finde ich. Ist natürlich unglücklich, dass den Ownern das alles so... Also ich weiß gar nicht, ob ich das den Ownern vorwerfen will. Ich muss auch ehrlich mal sagen, liebe Eventveranstalter, das sehe ich euch eher in Pflicht. Ihr werbt seit 2 Jahren für dieses Projekt. Da hättet ihr vorher mit den Leuten aus der Region aber sprechen können, wie sie das so sehen. Und dann hättet ihr mitgekriegt, wer da seine Caches dicht machen will und wer nicht. Also... Ja, das stimmt. Ich finde das alles ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also... Sie machen sich auch selbst, ich finde nicht nur, sie machen sich nicht die Gastgeberschaft kaputt, sondern so dieses GCHN, wir sind alles geile Kumpel und nur Freunde, sehe ich da gerade ein bisschen bröseln. Das mal vorsichtig zu formulieren. Zumindest scheine ich alle bei GCHN dabei zu sein. Ja, so kann man das auch sagen, genau. Ich weiß ja nicht, wie viel Owner das betrifft, aber scheinen ein bisschen mehr zu sein, wenn sie... sich da, ich weiß jetzt aber auch nicht, ob dieser Jute Klock, ob der mit in die Ownerschaft gehört, das weiß ich natürlich nicht. Ja, aber ich sag mal, wenn du da natürlich irgend so eine Legehenne hast, wie hier in der Region, der ja im Umkreis von 30 Kilometern alles zuschmeißt mit Paddlingen und karierten Blättern, was nur geht, dann hast du natürlich 150 Caches von 2 Ownern, sind schnell weg, ne? Also, das ist ja auch so eine Sache, wenn da 2 sagen, sie machen nicht mit und 150 Caches sind weg, ja gut, dann ist es halt so, ne? Aber den frage ich doch Ohr mal ab, oder ne? Ja, natürlich. Also, ich will da gar keinen Vorwurf oder Klugscheiße reinmachen, aber also für mich ist da, ehrlich gesagt, wenn man da jetzt einen Schuldigen in Anführungszeichen sucht, ja, dann hätten die Event-Owner das vorher mal klären müssen. Also, man ja auf anderen Events auch gemacht, guck mal Bremerhaven, wo die Dinger dann da, an den Straßenlaternen in der Plastiktüte hingen. Ja, ja. Ist keine tolle Lösung. Obwohl, für ein Event finde ich es genau die richtige Lösung. Also. Ich sag mal so, wenn du natürlich einen etwas aufwendigeren Cache hast und jetzt nicht wirklich nur ein Paddling, der irgendwo liegen hast in der Hecke, ne? Ja. Dann ist das natürlich auch eine gute Sache, dass du sagst, pass mal auf, da müssen jetzt nicht irgendwie 1000 Leute oder 1500 Leute an einem Wochenende den Cache auf und zu machen. Und dann ist der Hecke kaputt. Weg. Genau, ist die Hecke weg und der Cache vielleicht auch kaputt. Ja. Wir machen das halt so und gut ist, da finde ich das nicht mal die schlechteste Lösung. Das ist so, ja. Also, was mich so irritiert, dass die, das wirkt so, als wenn sich da so langsam ein bisschen in die Haare kriegt. Ich will da hin auf das Event. Fangt jetzt nicht mit so einem Scheiß an. Von mir aus könnt ihr alle Caches dicht machen. Ich hab dieses Konzept, zu einem Event zu fahren und da rundherum alles abzucachen, sowieso noch nicht verstanden. Also, kann man machen, will ich jetzt gar nicht negativ oder positiv, sondern für mich ist immer, wenn ich auf so ein Event fahre, dann möchte ich 3 Tage oder je nachdem, wie lange ich dahin fahre, dieses Event erleben und dann nicht cachen gehen. Das ist doch sowieso in der Praxis keinen Spaß macht. Wer das mal gemacht hat, der weiß doch selber, du kommst dahin, da werden irgendwelche Logbücher durch die Gegend geworfen. ich habe es ja schon mal erzählt, aber ich muss immer wieder da an Ruhrpott denken, wo ich glaube, Tönnies, ja genau, Tönnies war das damals, irgendeine Filmdose genommen hat, ein Logbuch reingesteckt hat und die irgendwo echt einfach auf so einen Tisch gestellt hat. Und alle lockten dieses Ding durch. Das war nicht mal ein Cash, hat er einfach nur so aus Bock gemacht, weil wir saßen 50 Meter weiter und haben uns weggeschmissen vor Lachen. Also so sinnlos wie da zu cashen, das ist, kann ich gar nicht erklären. Aber es gibt ja, du hast es ja damals in Stade gesehen, ja, wie das abgelaufen ist im Nachhinein. Die haben sich da alle in der Stadt verteilt und im Endeffekt auf dem Eventgelände war gar keiner, weil die alle irgendwie unterwegs waren, gecasht haben. Ne? Ja. So, und so hast du es da wahrscheinlich natürlich auch. Ne? Ich meine Art und Weise ist es auch nicht, auf ein Event zu gehen. Also ich sag mal, wenn du dann von aus Süddeutschland hinfährst und bist dann vielleicht 5 Tage vor Ort. Ja. Was länger als das Event, dann mag das okay sein. Dann cashst du halt auch einen Tag vorher, einen Tag nachher noch oder so. Aber ja, aber ich komme von weiter weg, fahre in eine schöne Stadt an den See und dann gehe ich da mega cashen, statt mir mal das Wasser anzugucken oder die Stadt. Oder, boah, ich weiß auch nicht, ich cash jetzt wirklich schon 20 Jahre bald, aber ich habe immer eher, also das Cash war immer schön dazu, aber niemals im Vordergrund. Deswegen kann ich das wahrscheinlich einfach alles nicht so, das werde ich auch nicht verstehen. Das ist für mich wirklich irgendwie eine sehr komische Prioritätensetzung, oder wie soll ich das nennen? Ja, aber das ist, du siehst wieder, es wird halt weniger cashen gegangen, es wird eher cashen benutzt. Ja, das stimmt. Nee, die fahren dahin, nur der Caches wegen. Nicht, ja, weil ja, sie vielleicht sich auch nochmal Schleswig angucken wollen oder auch in der Umgebung da vielleicht nochmal irgendwas machen wollen. Nein, die fahren wirklich nur dahin und wollen dann alles abgrasen und dann wollen sie nach dem Wochenende zurück sein und nicht nur 20 oder 30 Labs in der Tasche haben und ein Mega und ein Project und am besten noch 150 Punkte mitgenommen haben oder 200 am besten noch. Ne? Das, ja. Sonst lohnt sich das ja nicht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt ja nicht. Ja. Ich wollte gerade mal gucken bei dem Jute Clock. Der hat ein Event-Cache. Wenn ich auf dieses Event-Cache klicke, kommt PNF, findet er nicht. Das ist ja auch komisch. Nee, Matti, ich habe auch nicht gesagt, ich weiß immer nicht, wie oft ich das noch betonen soll. Nein, finde ich nicht verwerflich, ist für mich nur nicht nachvollziehbar. Das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge. Ich verurteile das gar nicht, sondern für mich ist das völlig absurd. Aber ja, wenn einer Bock drauf hat, na klar soll er das machen. Aber für mich ist das wirklich, also das weiß ich nicht, das hat für mich, ja, komme ich halt einfach nicht mit. Genau, das sind ja auch die Leute, die zum Beispiel, und das mache ich halt auch nicht so, wir fahren in Urlaub und da cache ich auch mal, wenn wir da irgendwo dran vorbeikommen. Und das könnte auch mal sein, dass ich sage, pass mal auf, da habe ich gesehen, ist ein schöner Cache, lass uns da mal lang gehen. Ne? Soll eine tolle Ecke sein. Aber grundsätzlich nehme ich die Caches nur mit, wo wir dann irgendwie hinfahren oder so. So, es gibt ja genug Leute, gerade diesmal Dänemark ist ein Paradebeispiel dafür, die fahren wirklich nur in den Urlaub, um da zu cachen. Da guckst du dann nachher mal so durch und siehst, ach guck mal, die an dem Tag haben sie irgendwie 48 gefunden, an dem Tag haben sie 95 gefunden. In 2 Wochen Kompass, GTV sind, und wer weiß, was ich nicht alles durchgecached, ne? Das sind auch die Leute, die dann da hingehen und sagen, warum werden die Caches leer gemacht? Es gibt halt so verschiedene Typen, die halt das unterschiedlich angehen und meins ist es halt auch überhaupt nicht. Aber lass die Leute machen, wie gesagt. Ja, Gott sei Dank. Also das ist was, wo ich nur für mich meine Meinung zu sagen habe, kann ich nicht nachvollziehen, aber das stört mich ja nicht. Also, wer sollen sie in ganz Norddeutschland leer cashen? Wenn sie Bock drauf haben, ja, mein Gott. Also, das ist nichts, was ich jetzt vorwerfen würde. Wenn sie da anfangen, deaktiviert sind, da kommen wir ja noch wieder zu diesen Caches, die man nicht loggen sollte. Ja, das ist was anderes. Aber wenn sie da grundsätzlich leer drehen, ja, dann drehen sie halt leer. Ich drehe bei anderen Sachen leer. Mein Gott, also nee, das ist verwerflich, sehe ich das überhaupt nicht. Nee. Denn diese Cacher sind ja der Grund dafür, warum es zum Beispiel bei OC nun mal wirklich leerer ist. Ne, weil da können diese Leute nichts mit anfangen. Da ist die Fundrate nicht so hoch. Ja, ne? Stimmt. Das ist selbst wenn es im Ruhrgebiet da vielleicht besser aussieht oder um Berlin herum oder wo auch immer. Ja, Ne, aber es ist, also hier halt nicht. Aber genau diese Leute sind deshalb bei GC und nicht bei OC, weil bei GC machen die halt nur Punkte. 4.000 im Jahr zum Beispiel. Ne? Wie der Noctis fragt gerade, ist der Typ denn selbst Owner davon? Nee, habe ich auch versucht gerade rauszukriegen. Ist er offensichtlich nicht. Er hat zwar mal irgendein Event gemacht, aber ich weiß nicht, aber er muss ja irgendwie da oben herkommen, sonst würde ihm das, glaube ich, nicht auffallen, weil er redet ja von sich als Gastgeber. Also zumindest muss er ja im Umfeld dieses GCHN. So habe ich es auch gelesen, dass er da irgendwie, genau, dass er da irgendwie in der Gegend wohnt, dazugehört, wie auch immer, aber ich finde jetzt auch sein Lock, das muss ich dazu sagen, ich finde das überhaupt nicht verwerflich oder so, sondern ich muss es halt nur ein bisschen relativieren. Also ich mag immer nicht dieses Argumentieren mit Sachen, die Quatsch sind. Da haben nicht alle, die da aus Süddeutsch oder sonst woher kommen, diese ganzen Rätsel-Caches gelöst, das ist doch Humbug, das glaubt doch kein Mensch, wie ernsthaft, das auf der Grundlage kann ich nicht argumentieren. Aber dass ich natürlich ein bisschen enttäuscht bin, wenn die Caches dicht sind, ja, da hat er erstmal einen Punkt gemacht und der stimmt. Also das hätte man vorher als Event, also ich habe schon Events gehabt, wo es abgesprochen war und wo auch drinnen stand, ja, da werden ein paar schließen, ein paar öffnen, so und so sieht's aus. Also habe ich auch schon erlebt, finde ich auch nicht schlecht. Die Frage ist jetzt ja auch bei den Ownern, um die es geht, ob die nicht vielleicht auch in den Caches schon drinstehen haben seit einem halben Jahr oder seit einem Vierteljahr vorher, Achtung, zum Event sind diese Caches deaktiviert oder so. Also ich kenne die Owner, kann ich völlig verstehen, also wirklich. Wenn die Wert drauf legen, es gibt halt nun mal genug Owner, die Wert drauf legen, dass ihre Caches so gemacht werden, wie sie gedacht sind und bla bla bla, ist auch nichts Verwerfliches, kann ich auch nicht nachvollziehen, aber sie wollen es halt so und dann kann ich verstehen, dass sie das während des Events zumachen, weil, also ganz ehrlich, wer einmal auf Giga oder Mega war und da mal irgendeinen Cache in der Nähe gesehen hat, was da passiert, der weiß doch, das ist wie so ein Lemming-Auflauf, oder ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Das ist, wenn die Piranhas einen Hinchenschenkel sehen. Ne? Ja, da hast du Angst, zur Dose zu greifen, weil der nächste hackt dir mit dem Kugelschreiber schon in der Hand. Also ernsthaft, gruselig. Aber ja, also wollten wir noch vermelden, da gibt es offensichtlich zumindest mal das Problem, dass doch ein bisschen mehr Caches dicht gemacht werden, als man wohl gedacht hat. Genau. Und wer von der Hörerschaft jetzt noch irgendwelche Rätsel lösen möchte, macht es nicht. Guckt einfach, dass ihr irgendwo die Lösung kriegt. Ne? Ja. Kein Aufwand betreiben. Ja, Roya schreibt auch, was kann ein Owner dafür, dass jemand 1000 Cacher auf seine Caches loslassen will. Ja, das ist ja genau der Punkt. Deswegen haben wir gesagt, am einfachsten wäre es gewesen, man hätte das vorher mit denjenigen abgesprochen, da im Umkreis. Ich kenne da oben die Verhältnisse nicht. Also da kann ich kein Urteil zu abgeben. Aber dieses Auftreten GCHN und überhaupt da oben war immer so, dass man das Gefühl hat, harmonisch. Da haben sich alle lieb da oben im Norden. Genau. Also jetzt gar nicht irgendwie ironisch gemeint, sondern wirklich, also die erstaunlicherweise habe ich das Gefühl gehabt, die sitzen einmal eine Woche irgendwie alle zusammen in der großen Halle oder so und stellt sich jetzt im Moment ein bisschen anders dar. Wenn so gewesen wäre, hätte man ja mal vorher miteinander reden können oder hätte man halt im Listing des Project-Events schon geschrieben, oh, kann sein, dass die und die dicht sind und die Owner wollen das dicht machen, so dass die kommen, das vorher wissen und dann hätte sich keiner beschweren können. So. Ja. Wie gesagt, mir geht's komplett am Arsch vorbei. Ich wollte da oben sowieso nicht cashen. Ich habe da eine Butze möglichst dicht im Eventplatz und werde diesen Sonnabend da komplett verbringen. Sonntag weiß ich nicht. Und Freitag vielleicht abends nochmal hingehen zum Begrüßungsevent, wenn es eins gibt, da weiß ich jetzt gar nicht. Ist ja nicht mehr lange hin, ne? Ich weiß gar nicht. 40, 50 Tage so um den Dreh. Nee, also, ja, schon, ja, genau, 1.7., ne? 1.7. Ja, also 7. Ich weiß gar nicht welchen, aber auf jeden Fall ist es nicht mehr lange hin. Ich hatte letztens gesehen, da stand auf meinem Countdown-Zähler gerade 60 Tage, da fiel mir das nochmal auf. Ich freue mich drauf, also ich bin da echt gespannt. Wie gesagt, ein bisschen Angst habe ich vor dem nackten Ulf, wegen dem Wiebkarten, aber ansonsten kann da nichts schief gehen. Der Nord ist schön. So, du willst auch irgendwo hin? Du hattest erst nicht geschrieben, welchen. Ich wusste nicht mal, was du das überhaupt machst. Echt? Doch, hatte ich doch gleich verlinkt eigentlich. Nee, am Anfang nicht. Am Anfang stand da nur, der Jedi schaut nach Feierabend wohl mal kurz vorbei. Denn sonst gar nichts. Der hat sich heute erst synchronisiert scheinbar. Ah, okay. Also ich werde eventuell mal nach Feierabend vorbeigucken, weil es quasi mit einem kleinen Bogen auf dem Heimweg liegt. Beim GCA 5EQ5. GCA 5 EQ5, Handtuchtag 2023 in Verden. Das ist am 25. Mai, nämlich in 14 Tagen, von 17 Uhr bis 17.30 Uhr steht im Listing, aber irgendwo stand auch bis 18 Uhr oder so. Also von 17 bis 18 Uhr, genau. In Verden, irgendwo in der Nähe vom Pommesprediger. Bin ich da. Ich weiß nicht, ich konnte noch nie was mit diesem komischen Towel Day, das ist Sachen mehr. Ja, letztes Jahr war ich auch schon auf diesem Event. Ich fand das ganz nett, Handtuch in der Hand gehabt und alles, das Tuch, also muss man da auch nicht mal. Also wer keins mitbringt, der bringt ja keins mit. Aber es war ganz, ganz nett da, ein bisschen zu klönen. Ja, wie das so schön. Bietet sich an, weil es eh auf dem Weg liegt und dann fahre ich da eine Woche mal rum. Sowas nehme ich dann gerne mit. Am Wochenende fahre ich mich dann wieder nicht in solche Ecken, weil ich bin ja schon oft genug die Woche da. Achso, ich dachte, da hast du Angst, also Prügel kriegst. Nee, aber das ist dann immer von Pferden sind ja von hier auch 50 Kilometer oder so und dann denke ich mal in der Woche okay, aber am Wochenende das ist mir zu dicht in der Arbeit, da kriege ich wieder Ausschlag dann. Ich lese gerade mit dem britischen Autor Douglas Adams. Kenne ich ehrlich gesagt jetzt so auf dem Schlag auch nicht, aber habe ich wahrscheinlich wieder ganz was verpasst. Dann haben wir haben ja Bildungsauftrag. Grafzahl 75 macht tatsächlich ein Weiterbildungsevent. Das GCA83RP, GCA83RP, Maker Magic, wie erstelle ich einen Earth Cache? Da hat er sich ganz schön was vorgenommen. Und das in einer Stunde. Eine Stunde ist nicht, achso, die Zeit hatte ich mir noch nicht gesehen. 17 bis 18 Uhr. Das heißt, im Endeffekt kannst du davon ausgehen, dieser Earth Cache, der da erstellt wird, hat irgendwas mit dran lecken und lutschen zu tun. Ach, das für ich ist mir ein Tick zu weit, sonst hätte ich echt überlegt, ein Earth-Cache sollte ein klares geologisches Thema haben, das an einem bestimmten Ort erklärt werden kann. Ein Earth-Cache muss Aufgaben enthalten, die Geocacherin dazu GeocacherInnen, oh Gott, jetzt fängt der auch so, nee, dann bewerben wir ihn auch nicht mehr, dazu anregen, sich mit dem geologischen Thema auseinanderzusetzen. Die Prüfung, ein Earth-Cache muss von einem Reviewer überprüfen. Nehmt euch ein Sitzkissen oder einen Klappstuhl mit. Und der das größte Gag kommt danach. Das Event ist oben auf dem Berg. Berg. Wo denn? In ganz Bremen gibt es keinen Berg. Das ist ja Bremerhaven. Das gehört doch zu Bremen. Ja, stimmt, da hast du recht. Ja. Und davon ab, also ich glaube, Bremen ist, glaube ich, das einzige Bundesland, wo der Berg noch niedriger ist als in Hamburg. Genau, wie Bremerhaven zu einem 25 Meter hohen Berg kam. Das ist die höchste Erhebung Bremerhavens. 25 Meter. Das ist ähnlich so wie damals hier. Der Bergwart hat doch das Abschiedsevent auf dem Friesenhügel gemacht. In Emden, ja. War das nicht so? Ja. Der war ja auch nur 12,5 Meter hoch oder so. Die können sich so gegenseitig sehen von da oben. Also Berg. Ja gut, ja, vielleicht sollte man die Weiterbildung etwas erweitern und ihm erläutern, was ein Berg ist. Das wird wahrscheinlich Sinn des Aufsatzes sein, den ich verschreiben muss. Ich weiß gar nicht. Definition Berg. Gibt es da eigentlich irgendwie, ich weiß das gar nicht. Warum ist Google jetzt langsam? Sucht bei mir hier gerade 3 Stunden. Wir hören uns aber noch, ne? Ja. Wir hören uns doch, ne, ja. Du findest auf Schreck gar nicht Berg. Ein Berg ist eine Landform, die sich über die Umgebung erhebt. Er ist meist höher und steiler als ein Hügel, wobei es keine Definition zur genauen Unterscheidung und Abgrenzung bei der Geländeform gibt. Ach, super. Ein Hügel ist eine Anhöhe oder eine Anhöhe ist eine natürlich entstandene oder anthropogene, geschaffene, wenig gegliederte Landform. Ja, aber 25 Meter, das ist ja, da, also. Wenn ich ordentlich auf Klo muss, dann habe ich dann auch schon Bergenbremen. Also beim Hügel steht hier zumindest, gemeinhin wird hier jedoch wenigstens ein relativer Höhenunterschied von höchstens 200 Meter zwischen Gipfel und Umland vorausgesetzt. Das heißt, über 200 Meter Peak aus der Landschaft raus ist ein Berg. Ja, das sehe ich auch. Dann kann ich das auch verstehen. Also 25 Meter ist wirklich ein Scheißhaufen, aber sonst auch gar nichts. Tunkunda schreibt auch gerade, bei uns im Dorf gibt, ist Tunkunda nun richtig ausgesprochen? Gibt es auch einen 7000er, 7813 Dezimeter über normalen Null. Das scheint so ein Ostding zu sein, hauptsächlich. Als wir in Sachsen waren, haben wir tatsächlich die ganze Serie gemacht. Da gibt es so einen, wie viel waren denn das, 8 oder 12? Ich weiß es gar nicht mehr. Die hießen alle 8000 Dezimeter über normal. Das war echt süß. Das hat richtig Spaß gemacht, die zu machen, muss ich sagen. Ach, das war cool. Ich erinnere mich dran. Ja. Das war so eine ganze Serie. Das hatte was. Ich meine, ist ja auch schon, da sind ein paar hundert Meter, aber immerhin. Also, alles, was hier höher ist als der Deich, ist ein Berg. Ja, also doch, wenn ich da auf Klo gehe, dann ist ein neuer Berg dort. Da muss ich nächstes Mal drauf achten. Der muss ja auch auf Wikipedia erscheinen. Ja. Ich bin Sachsen. Oh Mann, 25 oh, Meter, ey. Ja, also dann haben wir noch wie gesagt, was? Wollte sagen, wer was lernen will, auf jeden Fall nochmal zusammengefasst, EC, Der Grafzahl ist der richtige. Der kann euch auch ansonsten noch ein bisschen mit Statistiken nerven. Ja, ja. Und mit hier Power Cachen, das kann er auch gut. Das ist auch genau. so leicht gestört hat. Der cached auch ganz viel. Und macht auch Lab-Caches von hier aus, in Frankreich. Ach, hat er wieder gelöscht. Nee, ist alles gut. Genau, er hat noch empfohlen, die Socken werden 10 Jahre alt. GCA8BAQ, die Socken werden 10 Jahre alt am 15.07.2023 von 14 bis 19 Uhr. Ich kriege immer gleich einen Schreck, weil da steht Gerdi. Und denke ich immer gleich an den Gerdi hier aus Hamburg. Der geht schon gerade nicht. Das ist er nicht. Nee. Da zocke ich aber auch jedes Mal zusammen. Muss überlegen, ist er das jetzt oder ist er das nicht? Ne? Ja. Genau, das ist von Gerdi 71, das Event. Oh, es wird sogar ein Baumkletter-Schnupperkurs für Interessierte angeboten. Guck an, wer das durchführt, frage ich mich immer. Das weiß man nicht, also finde ich völlig in Ordnung und so. Also habe ich selbst auch, wir haben ja selbst auch schon mal mit Zibalba, haben wir mal mit der Strickleiter sogar so ein Event gemacht. Wer da Bock hatte, konnte das mal ausprobieren. Ich frage mich, wie das versicherungstechnisch ist. Wenn da echt mal einer abkackt. Na, da unterschreibst du wahrscheinlich vorher. Zum einen Testament und zum anderen, dass dann in diesem Fall derjenige, der das durchführt hier, Happy Family, dann alles kriegt, ne? Ja, weiß ich gar nicht. Also ich habe in Schwerin auch mal, da waren die auch mal, da haben die auch so einen Kurs gemacht. Ja, die waren Profis, aber da hast du auch nichts unterschrieben. Aber ich Profis weiß, ist natürlich, die sind natürlich versichert, ne? So. Ich weiß gar nicht, was das mit den Socken, hat das eigentlich irgendeinen tieferen Sinn? Gibt es nicht irgendwie eine Cache-Reihe mit den Socken oder gibt es da so ein Cache oder irgend sowas? Ich glaube, irgendwie habe ich da was im Hinterkopf. Das ist doch da oben bei Bremer Völle die Ecke, ne? Rock steht da irgendwo, Tarm steht, Rock steht irgendwie so. Irgendeine Reihe gibt es da, irgendeine Cache-Reihe. Das kann möglich sein, ja. Ja, ich war da gerade in der Nähe und habe mal wieder so ein paar von den Datenspenden noch. Wenn ich mir das überlege, das ist ja jetzt schon wieder Jahre her mit den Datenspenden. Ich habe die immer noch nicht weg. Das ist aber so absurd viel gekommen, dass ich das, also die werde ich niemals wegkriegen. Nee, das ist bei mir aber auch so. Ich habe da auch noch einiges, was ich abarbeiten könnte. Da kommst du gar nicht hinterher. Nee, labert sich immer weiter zusammen. Ne? Ja. Naja, genug gestöhnt. Jetzt sind wir mit allen Vorläufen durch. Ja. Jetzt kommen wir in traditionellen. Wieso habe ich das zur eigenen Sache gepackt? Das ist eigentlich gar nicht richtig. Halt mal an, das muss ich immer runterkopieren. Genau, das kommt ja nach unten. Bei weiter kommt das immer als erstes, genau. Nee, eigene Sache. Das ist ein Cache, den ich mal angeschwärzt habe. Das ist GC8NZJA, Lockstar heißt der. Wir waren ja in Friedrichsstadt, was cache-technisch ein Desaster ist. Da gibt es, glaube ich, 3 Caches und alle anderen, die wir gemacht haben, dafür haben wir auch eine große Runde von 20 Kilometern oder so gelaufen. Also der Ort selber ist also für Cacher wirklich völlig ungeeignet, muss ich mal sagen. Das Einzige ist, es gibt so ein paar Labs, das war unsere Rettung wenigstens, dass man so ein bisschen da am Ort auch was machen konnte. Und dann gab's halt mal einen, dann gebt die Datenspenden halt mal, weil, ja, die sind ja schon veraltet alle, das ist wirklich das so, die nicht. Da musst du vorher immer noch mal wieder checken, ob die noch funktionieren, wenn du losfährst. Ja. Ich mach das auch nicht normal, da fehlen dann die Hints drin und so. Ach, vergiss es, das war eine Idee, damit die Leute mal was spenden, die wollen uns mal alle was spenden, haben wir gesagt, da können wir ihnen was Einfaches, ja, dann, nee, das war keine gute Idee. Das war nicht zu Ende gedacht. Aber hier bei dem Lockstar, der ist in Friedrichstadt selber. Wie gesagt, Cachen in Friedrichstadt könnt ihr mal ganz vergessen. Labs gibt's immer ein paar. Und der Ort ist echt geil, wenn man über 50 ist. Also für junge Menschen ist das echt nichts. Also die Läden, die haben alle um 8 schon zu. Aber über Tag ist alles auch in Cafés und so. Also du merkst, dass es wirklich ein echtes Rentnerparadies ist. Ich verbinde mit Friedrichstadt nur, dass ich das Bootshaus vom Ruderverein mal gemacht habe. Aber das ist das Einzige, was ich mit Friedrichstadt irgendwie in Verbindung bringe. Ja, die haben ganz viele Grachten. Also es sind ganz viele, 5, 6, für deutsche Verhältnisse viel. Mhm. Und irgend so ein, frag mich nicht, Karl Friedrich, der 13. oder was weiß ich nicht welcher, der wollte das damals irgendwie, erst wollte er daraus sowas wie Hamburg machen und hat dann für die ganze Infrastruktur gebaut und dann wollte er Münzen drucken und hat schon mal die Münzerei gebaut und das ist alles nichts geworden. Aber der Ort, das ist völlig, also wirklich, der wirkt sehr seltsam, weil der da überhaupt nicht hinpasst. Du hast wirklich das Gefühl, du bist in Holland. Auch die Architektur ist sehr eigenwillig, dann kommen die Grachten dazu. Alles so pompös auch. Also irgendwie hat der Ort was und ist wirklich niedlich. Also gibt gut Essen, gut Trinken. Es ist schön, da spazieren zu gehen. Du kannst mit so Grachtenrundfahrt machen. Die ist mit, ich glaube, 12 € oder so. Kostet dir die eine Stunde. Die ist auch toll. Das Einzige, was ein bisschen spooky ist, die Altstadt selber. Also wir waren in der Altstadt, ne, hatten wir ein Zimmer. Mhm. Es gibt etwa 7 Milliarden Krähen. Also oh Gott. Unfassbar viele. Wirklich wahr. Autos, die da parken, komplett zugeschissen zum Teil. Also ernsthaft, das kannst du dir nicht vorstellen. Dieser ganze Ort voller Krähen. Das wäre was für Louis Seifer. Der hatte sich schon so gefreut damals hier irgendwo Richtung Hannover. Und da gibt es auch so ein kleines Waldstück. Da hatte ich ihm damals einen Cash genannt. Der Heike wollte da nicht mit rein, weil die Bäume bis 3-4 Meter hoch komplett beschissen sind. Also die Blätter, alles. Es besteht nur aus Scheiße. Und wenn du da unten gehst, du kannst dich kaum unterhalten, weil oben und alle, das Ganze, das ist so, lass das 50 mal 50 Meter sein und die sind komplett mit Krähen besetzt. Also alles. Und die sind ja auch laut, ne? Das ist ja. Man darf ja nicht vergessen, die machen ja richtig Randale, ne? Also da, Louis war auch da, der war begeistert davon. Ich weiß gar nicht mehr, da war ein Cash damals, das war irgendwo so ein Hannover-Roller, nicht an der Autobahn. Völlig spooky das Ganze. Also, boah, und mittendrin lag der Cash da. Das war echt cool. Aber jetzt zurück zur Friedrichstadt. Wir haben diesen Cash versucht zu machen. Und dann, ja, das ist ein Traddi. Und dann kommst du da hin und dann ist das so ein Schloss, so ein diese Anhängerschlösser, weißt du, wo Schlüssel ab und zu so hinterlegt sind. Ja, ja. Das zum einen. Und dann sollst du dann Rätsel lösen. Das ist schon das Erste, wo ich schon wieder so einen Kotzkrampf kriege. Dann hat er aber schon in der Beschreibung, überall hat er schon geschrieben, ja, er hat sich das lange überlegt, aber das ist kein Mystery, sondern das ist ein Traddi. Ja, stimmt, nach den Regeln ist das richtig alles. Du siehst dann allerdings auch schon, 345 haben das richtig gelöst, 2792 nicht. Spricht jetzt bedingt für diesen Cache. D3, also soll angeblich gar nicht so schwer sein. Und vor allen Dingen geht das Schloss nicht mehr, weil ihm irgendeiner das verstellt hat. Ja, super. Ich verstehe auch nicht, wieso man ein Schloss anhängt, das überhaupt verstellbar ist. Aber gut, wurde auch schon lange vorher gemeldet, das ging also schon ewig nicht. Und natürlich fingen dann alle an, ihn anzuschreiben und dann gab's Logfreigaben. Also die ganzen, alles was so wieder 10.000 Caches und so aufwärts hat, die natürlich alle, ja, Logfreigabe, logge ich trotzdem. Und ich habe mir NA gelockt. Ich glaube, es dauert so 5 Minuten, bis ich über das Message Center erstmal erfuhr ich, dass der Log gelöscht wurde. Und dann kam über das Message Center erstmal, dann soll ich doch, wenn ich nur einfache machen will, soll ich doch welche suchen und D1 und bla und also richtig schön pampig. Da habe ich zurückgeschrieben, du, ist völlig okay, brauchen wir uns gerade drüber unterhalten. Ich finde, das gegen die Regeln Ende. Dann kam, also wirklich, der antwortete im Sekundentakt, das ist überhaupt nicht, wo ist das denn? Ich habe gesagt, pass mal auf, wir sind unterschiedlicher Meinung, jetzt guckt ein Reviewer drauf, das ist der Schiedsrichter. Denn ist doch alles gut. Also du merkst es, der wollte eskalieren unbedingt und ich hatte da überhaupt keinen Bock drauf. Also deswegen habe ich mir das geschenkt und naja, dann wie man jetzt sieht, deswegen fand ich spannend, kam jetzt auch. Der Reviewer fragte nach und es passiert natürlich nichts. Und ja, am 24.04. wurde er schon temporary disabled, also kannst davon ausgehen, ist er auch bald dicht. Also ich weiß, solche Leute verstehe ich einfach nicht. Wenn das Ding nicht machbar ist, ja, dann muss er dann entweder reparieren mal. Oder er muss es sein lassen und das Ding archivieren. Ich verstehe gar nicht, wie er sich da so aufregen kann. Also kann man sich denn nicht an die geringsten Regeln halten? Ist das wirklich irgendwie... Es ist zu viel, ja, weil man kann ja auch seine eigenen Regeln machen. Ne? Ja, mir ging das völlig auf den Sack. Mann, ich gehe da extra hin und um dann vor Ort festzustellen, ja, super, geht das Scheißding nicht mal. Ja, da ist doch Schrott. Also eine andere Bezeichnung fällt mir dafür einfach nicht ein als Schrott. Ich wollte gerade nochmal gucken, was er da geschrieben hat. Ich weiß nicht mal, wie man auf dieses beschissene Message-Center kommt. Und da oben rechts ist so ein ach da, dieses komische Icon. Ja, genau, dieses Icon. Ja. Genau, Pfeifel-Unterstrich war das. such doch lieber die D1, such doch lieber die 1,5 am Wegesrand, als ob das der erste Tradi ist, bei dem man rätseln muss. Ich denke, die Favoritenpunkte sprechen dafür, dass es kein schlechter Tradi ist. Und erst recht nicht gegen die Regeln, vielleicht gegen deine Regeln. Also mal abgesehen davon, der hat gar nicht so viele Favoritenpunkte, wenn man mal die gegenüber der Frontzahl guckt. Und wenn man die letzten Loks guckt, dann sieht man auch, dass die Leute so eher wenig begeistert sind. Sehr semi-begeistert sind, ja. Dann kam nochmal, dann muss ich wohl die D-Wertung etwas erhöhen, damit die Leute, die einen einfachen Trali erwarten, noch besser erkennen, dass es hier nicht so einfach ist, ins Logbuch zu kommen. Dann kam nochmal, mich würde ja interessieren, was denn für dich zum Beispiel ein D3-T3-Trali ist. Ich habe dann schon nicht mehr geantwortet, weil du merktest, er dreht da einfach am Rad. Aber dazu würde mich aber mal, ist das den meisten völlig scheißegal oder also geht euch sowas nicht auch auf den Sack? Bin ich da wirklich der Einzige? Also mir geht sowas auch tierisch auf den Sack. Also dann sollen sie ein Mystery draus machen. Ja. Dafür ist der da. Sicher auch so, ja. Also nach den Regeln, er liegt halt an den Koordinaten, deswegen weiß ich. Das hat mir ein Reviewer auch mal erklärt. Nee, das ist tatsächlich als Tradi richtig gelistet. Ja, aber dann lege ich halt einen Meter daneben und mache einen Verweis oder so, weißt du, damit es dann trotzdem ein Mystery wird. Und dann gehe ich doch jedem Ärger aus dem Weg. Also. Ja, aber warum zum Beispiel hat er dann nicht in seinen Attributen gesetzt, zum Beispiel, dass es ein Field-Puzzle ist? Da ist, hier steht nur Rollstuhl geeignet Hunde, 24 ja, Fahrrad, ja, ja. Muggel, also dann muss er zumindest das Attribut setzen, damit man so Kack ausfiltern kann. Ne? Ja, das kannst du ihm alles nicht. Also das ist so der typische Klugscheißer. Das war gleich beim ersten Mail schon zu merken. Übrigens, im Dings, das Heppler ist ja der schnellste. In Friedrichstadt lebt eine große Krähenpopulation, ja, das kann ich bestätigen. Sehr zum Unmut von Bewohnern und Touristen. Da die Vögel unter Schutz stehen, wird man mit eventuellen Vergrämungsmaßnahmen immer nur die Vögel von A nach B vertreiben können. Sie aus Friedrichstadt fernzuhalten, ist nicht möglich, ja, das glaube ich sofort. Das Einzige, was die ernsthaft machen können, wäre, die müssen diese Riesenbäume da weghauen in der Stadt. Ah ja, aber wenn du hier mal so Friedrichstadt und Krähen googelst, ne, dann die haben ja schon alles versucht. Ne, Baumkletterer sollen Krähen verjagen. Krähen-Workshop in Friedrichstadt, Krähen-Arrangement. Wenn du da hochkletterst, werden sie dir, glaube ich, helfen. Ey. Ja, also die Krähen sind ganz schön aggressiv gewesen da. Also ich würde als Baumkletterer vorher vielleicht nochmal Hitchcocks, Vögel gucken. Ne? Aber das ist so Deutschland. Jetzt versuchen sie mit einem Kunstwerk im öffentlichen Raum, kann auf die Problematik aufmerksam machen und ein Umdenken für. Ach, leck mich, schieß die Viecher von den Bäumen. Die scheißen die gesamte Stadt zu. Ich weiß, in Deutschland wirklich, die streicheln dir noch die Federn und ich weiß nicht, hier laufen, also drehen die eigentlich ab in Italien, hat erst was mit den Bären gehört, der bringt dann einen Jogger um und nein, abschießen dürfen wir den aber nicht. Doch, schieß den ab und kreuz ich den, damit die anderen Bären sehen, sie sollen sich verpissen. Oh. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, was der Kollege Söder da unten in Bayern macht. Da haben sie jetzt ja auch schon wohl zwei verschiedene Bären gesehen, ne? Gesichtet. Oh. Ja, einer irgendwie einer in Traunstein, einer Berchtesgadener Land oder so. Das ist natürlich auch, also ich sag mal, mit einer Familie würde ich jetzt auch nicht unbedingt Urlaub machen, ne? Hey. Da, ja, wobei Söder wirft sich ja immer nur hinter die Züge. Er hat jetzt keine Zeit, der sucht ja im Moment noch ein Loch für den Atommüll, weil er noch bald sein eigenes Atomkraftwerk aufbaut. Ja, aber der kann der Bär doch den Atommüll fressen. Ne? Also die Bayern kann es auch nicht für ernst nehmen. Die größten Suppenkasper aus dem Land, den wählt man dann noch zum Präsidenten. Also verstehe ich jetzt. Bayern ist. Können wir die nicht weggeben? Ja, aber dann kriegen wir dafür Mallorca oder so. Ja, ist viel besser. Also alles ist besser. Weil die leben doch sowieso ihr eigenes Leben in Bayern. Das hat auch mit Rest Deutschland nichts zu tun, was die da machen. Es ist wirklich. Und so ein wie Söder, was bei uns ist, der unter den Comedian Nummer 1 und in Bayern wird der King. Na egal. Wollen wir nicht noch Politik reinbringen, sonst vergraulen wir uns die letzten Hörer. Ich weiß es. Ja. Dann haben wir, was haben wir? Ach so, das noch in eigener Sache, genau. Twitter könnte demnächst mal ein Problem werden, dass unsere Artikel da oder so nicht mehr automatisch erscheinen, weil wir es einfach vergessen. Twitter hat nämlich schon wieder die API geändert. Das heißt, WordPress kann jetzt nicht mehr automatisch oder demnächst nicht mehr automatisch auf Twitter veröffentlichen. Bis jetzt ist es so, ich schreibe einen Artikel, der geht raus und wird automatisch auf Twitter veröffentlicht. Das geht da nicht mehr. Das muss man wieder per Hand machen. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz genau, wie lange ich mir diese ganze Scheiße mit Twitter noch antun will. Dann benutzen wir eben tatsächlich auch Mastodon und das ausschließlich, weil Twitter ist langsam nicht mehr ernst zu nehmen. Das ist einfach nur Müll. Also ich weiß nicht, wie das dir geht, aber wenn ich Twitter aufmache, ich kriege so viel Scheiße reingeschwemmt an irgendwelchen Vorschlägen. Ja. Das ist, also Spaß macht das mittlerweile keinen mehr. Das ist schwierig. Nee, man ist nur noch auf seltene Anzeigen am Klicken und Zuklicken und dann ist er wieder auf irgendwie auf seinen eigenen Algorithmus da und dann geht dies wieder nicht und dann kann ich ein Bild nicht hochladen. Also könnte halt sein, dass wir bei Twitter ein bisschen unregelmäßiger werden, weil wir es einfach übersehen oder vergessen. Also das wäre bei Mastodon einfach besser aufgehoben. Hoja schreibe ich auch schon, benutze lange nicht mehr. Ja, aber ich weiß, Hoja ist bei Facebook. Ne? Facebook ist ja genauso scheiße. Irgendwann konnte man da auch nicht mehr automatisch die Sachen veröffentlichen. Also das ist alles Müll, echt. Also ich hoffe, die Leute wechseln wirklich zu Mastodon. Bei Mastodon ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber da ist nicht so viel Müll, der da reingeschwemmt wird. Ja, da siehst du wirklich das, was du willst. Ne? Das Problem ist, wenn die da wirklich alle rübergehen würden, bricht das da auch zusammen. Ne? Ja. Da hoffe ich immer noch, dass sich so ein, zwei große Firmen sagen, pass mal auf, wir machen auch so ein Mastodon-Instanz auf. Dann könnte das Ganze Geschwindigkeit aufnehmen. Ja, oder die sagen sich zusammen, komm, wir machen einen neuen Laden auf, den nennen wir Twitter oder so. Ne? Ja, genau, irgendwie sowas. Also wirklich, das ist nicht mehr ernst zu nehmen, das wird unter diesem Idioten auch nicht besser. Also, nee, definitiv nicht. Das ist einfach so. Der soll sein Geld mal lieber woanders investieren. Ja, der möchte zwar Meinungsfreiheit, aber die möchte auch nur für sich selber haben. Das ist wirklich so. Den kann da keiner mehr ernst nehmen. Und dann haben wir noch ein letztes aus der letzten Folge. Die Eltur-Labs, die wurden tatsächlich einen Tag nach unserem Podcast beendet. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich bewusst so gemacht wurde oder ob das jetzt daran lag, dass wieder die Ergebnisse veröffentlicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. So wichtig sind wir dann auch nicht. Kann mir echt nicht vorstellen. Aber also solange noch kein Schreiben vom Rechtsanwalt in der Post lag, wird das wahrscheinlich Zufall gewesen sein. Ja, das denke ich jetzt auch mal fast. Also ich meine, aber sie haben es irgendwie auch nicht angekündigt. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Also die gab es ja dann auch quasi nicht wirklich lange, ne? Das ist ja... Ja, deswegen war ich da völlig... Nochmal eben hier, weil das auch gerade schreibt. Ich glaube, der Mastodon-Hype ist auch vorbei. Da war mal kurz und seitdem ist auch stillschweigt der Wald. Stimmt, das sehe ich auch so. Trotzdem werde ich die Plattform eher nutzen mittlerweile als Twitter, weil bei Twitter ist einfach, da schweigt nicht mal der Wald. Da ist der Wald schon abgeholzt. Das ist so das Problem. Aber kommen wir zurück zu Eltur. Es war natürlich das große Oster-Adventure. Vielleicht war es auch so geplant, aber es stand nirgendwo so richtig drauf, wie lange das geht. Also zumindest habe ich nichts gefunden gehabt. Nee, da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Gibt es Teilnahmebedingungen? Stand denn da was drin? Ich gucke gerade nochmal. Achso, die gibt es wohl schon nicht mehr. Ah nee, da muss man auf Plus drücken, dann geht's auf. Aber wüsste jetzt nicht, dass da... Ah, die Teilnahme ist vom 2. Mai bis 31. Mai. Wir haben noch nicht am 31. Moment, Mai? Mai kann ja nicht sein. Da steht aber die Teilnahme am Gewinnspiel. Ja, die Teilnahme am Gewinnspiel ist vom 2. Mai bis zum 31. Mai. Ach, das ist wohl schon wieder ein neues Spiel. Vermute ich. Ja, ist alles seltsam. Also, wir wissen es auch nicht. Fiel uns nur auf, wurde direkt danach am nächsten Tag nicht gemacht. Am Stimping uns. Komm, wir müssen uns auch mal was gönnen. Ja, genau. Obwohl, ich muss mal sagen, ich war ja neulich in Lübeck, ne, einen Tag. Da bin ich dann bei Hugendubbel über die Labs gestolpert, ne? Hm. Also wer das mag, soll es tun, ne? Aber das ist ja auch der letzte Scheiß, dass du da durch den Laden läufst, oben, unten, keine Ahnung. Ja. Ich habe gedacht, zwei oder so hatte ich, da war ich so genervt, da habe gedacht, komm, lass, es war ein Versuch wert. Meins wird das nicht. Ne? Ja, können wir noch einen vorziehen mal. Das hat Graf Zahl uns mal geschickt hier. Wo ist denn das? Ich habe hier nur den Link, den er da geschickt hat. Er hat keinen Link geschickt, so. Der Labcache heißt wohl Carpool, also Carpool. Ist 149 Kilometer südwest von hier. Ich meine, das war Holland, schrieb er. Der Owner ist Lynch-CIA. Und die haben in Assen, südlich von Groningen, direkt auf einem Pendlerparkplatz 55 Lab-Runden, A5 Stationen, Multiple Choice in einem Radius von 50 Metern gelegt. Manzi, da ist es. Ja. Und nichts anderes. Und das ist genau das, was ich befürchtet habe, dass das irgendwann kommt. Dieser Dreck, wo es nur noch darum Punkte geht, aber wirklich um gar nichts anderes mehr. Auf 50 Meter, 50 Lab-Caches. Ich würde die schon deswegen nicht machen, weil ich keinen Bock hätte, das alles irgendwie zu locken und zu warten. Und nee. Und dann sitzen sie da alle auf diesem verdreckten Parkplatz, ne? Ja, also. Das ist der Nachteil, Lab-Caches. Und das ist auch der Nachteil an. Es gibt keinen Abstand, es gibt keinen Mindestabstand. Ich bin so froh, dass Groundspeak diesen Mindestabstand hat und auch behalten hat. Oh, Lynch ist nicht der Owner, nur der Account vom Screenshot. Ah, okay, okay, danke. Okay. Also nicht Lynch, der Owner, sondern ich warte nur den, also ist ja auch letztendlich egal. Also der Owner hat ja nicht mal gegen die Regel verstoßen, deswegen könnte ich ihm schon deswegen keinen Vorwurf machen. Und dass irgendein dummen Brösel sich findet, der sowas macht, ist einfach, es geht gar nicht anders. Es war eine Frage der Zeit. Ja, genau. Das hat sich ja schon in manchen Bereichen angedeutet. Ich denke, ich sage nur Maschsee, ne? Aber da musste wenigstens noch rumlaufen. Kann man die eigentlich finden irgendwie? Ich weiß, bei den Lab-Caches, das ist wirklich, die sind so doof, diese Seite da, das ist ja der letzte Mist. Ich glaube, da musst du tatsächlich, da gibt es irgendwie keine Links oder keine Nummern. Oder nee, ne, da musst du echt irgendwie, ja. Ich hätte ja gerne mal geguckt, wie viele den jetzt schon gemacht haben. Also ob das jetzt auch so einen Zulauf kriegt, wie die Bekloppten da. Also dass er alles hinrast, um den zu machen. Interceptor, guck mal, ob du den finden kannst, ob als Link. Machen wir jetzt mal weiter. Project, genau. Diesmal habe ich es ja aufgeschrieben. Es hatten ja viele die Vermutung, dass jetzt durch dieses neue Souvenir, wo man 100 Stück schaffen musste und so, richtig was abgeht. Und warte mal, ihr wollt wissen, wie der heißt. Wie hieß der? Hatte ich doch gerade gesagt. Sekunde. Carpool. Carpool, ein Wort. Viele hatten ja vermutet, dass jetzt, ne, durch dieses gibt ein Souvenir zu machen und so, dass das richtig bergauf geht. Wenn ich das richtig sehe, ist eher bergab gegangen, ne? Nee, ich glaube hier was so aktive Cacher angeht, vom 1. Januar an, da waren wir das letzte Mal so fast bei -20%. Wir haben überall so fast an den 20, 25% gekratzt. Diesmal sind wir weniger. Diesmal liegt es hier so bei aktive Cacher aus Deutschland seit dem 1. Januar bis heute bei -13%. Das ist also ein bisschen besser geworden, ne? Ja, aber trotzdem also, noch. Also, wollte ich gerade sagen, es ist plus recht. Ja, das ist komplett recht. Also natürlich, es ist ein bisschen besser geworden, aber. Es ist immer noch tief, ich sag mal, tiefrot. Ne? Ja, es reißt immer noch nichts raus. Also, das muss man echt sagen. Also, es ist, was im Plus ist, so ist Unique Caches found in Germany. Letzte Woche plus 13%, last month aber schon nur -2%. Also, ja, sie haben damit ein bisschen was rausgeholt, aber Caches published, das ist komischerweise. Ach ja, es gibt ja jetzt ein Souvenir, wenn man Cache published. Guck mal, da ist es merkbar. Plus 17% last week. Ja, aber wenn du zum Beispiel überlegst, allein hier vor der Haustür wurden ja 60 Caches gelegt, ne? Ja, klar. So, und wenn du guckst, es sind, das reißt natürlich, also es wird einige geben, die jetzt ihre Frühlingsrunden raushauen, ne? Ja, aber das gab es jedes Jahr. Also die, ja, das stimmt, das reicht. Also ja, immer noch 17%. Also ich glaube, da hat dieses Souvenir für Cache verstecken tatsächlich mal gezogen. Also das habe ich schon das Gefühl. Alles durch Don Geilo, ja. Ja, stimmt. Der Rest ist ja, Souvenir mit IE, da hast du nichts verpasst. also ein bisschen scheint das den Abstieg gebremst zu haben. Es ist aber trotzdem noch fast alles rot. Ne? Es ist jetzt schon mal alles grün, tatsächlich. Mhm. Aber ansonsten sehr alles rot. Immer noch rot oder oftmals ja. zweistellig rot im Prozentsatz. Ne? Ja, ist aber nicht mehr ganz so viel. Ne? Also Unique Caches Found zum Beispiel ist jetzt -2%, -4%. Mhm. Ja, das ist schon nicht mehr ganz so. Also zumindest scheint das zu greifen, die Versuche da. Mal gut, wir werden das mal beobachten, ob das wirklich was bringt. Ne? Also ich bin aber noch gespannt, ob die mit ihren Ideen da vorwärts kommen. Ja, da bin ich auch gespannt drauf, allerdings. Also und macht euch einen roten Haken im Kalender. Positiv, wir haben was Positives berichtet. Ne? Manche meinen, wir würden ja nur negative. Nein. Ihr könnt vermelden, Brian, es geht vorwärts. Ne? Ja, genau. Das Leben des Brian. Ja. Das stimmt. Dann habe ich mal wieder einen Artikel mit reingenommen. Outdoor-Messe in Bad Herrenalb, Rothensohl, bringt Wanderer auf neue Ideen für die nächste Tour. Meistens positiv wann. Na, sie sind doch bessere Zahlen. Also, ja. Oh Moment, da ist der Link endlich für diesen Cache da. Assen Capo Lab Cache 0001. Ja, aber wie wer den jetzt gelockt hat, sehe ich dann aber trotzdem nicht, ne? Doch, Viewfinds. Nee, das sind meine eigenen. Ja, nee, da sehe ich auch nicht viel. Da müsste ich das wahrscheinlich im Handy jetzt aufmachen. Das will ich jetzt nicht machen. Muss ich mir mal nachher in Ruhe angucken. Mal schauen. Das, genau. Was ich gut fand an dem Artikel, normal die ganzen Zeitungsartikel, das machen schon genug andere Podcasts, die täglich vorzulesen. Das brauchen wir nicht auch machen. Aber dieses fand ich interessant, weil der Ansatz mal ein anderer ist, dass Wanderer Cacher werben wollen. Das hätte ja den Effekt, dass das dann Cacher sind, die mehr auf Wandern und damit auch auf Wandercache stehen. Könnte also durchaus mal gut sein. Oder sie wollen einfach nur das Cachen-Gen an sich ist ja hip mit reinnehmen. Das wäre wieder negativ, ne? Ja, na, ich glaube nicht. Also bei Wanderern hast du, es ist jetzt natürlich auch wieder immer schön, das Vorurteil fliegen, aber Wanderer, die so wirklich, also viel auch wandern, die sind auch eigentlich nicht so, die alles vermüllen oder die alles auf die Schnelle oder so. Das sind meistens schon Leute, die vernünftiger, oder wie soll ich das nennen? Also ich will das auch nicht übertreiben, aber ja, die doch anders mit den Sachen umgehen. Also ja, das stimmt, die sind ein bisschen naturbewusster. Achtsamer, genau, so wollte ich sagen. Ja, und naturbewusster. Stimmt, das kommt auch noch dazu, ja. Also von daher fand ich das eine sehr schöne Idee, muss ich sagen. Auch, guck mal, auch der Schnupperkurs alleine geht über 8 Kilometer. Ja, das stimmt. Die bieten nämlich eine Wanderung an, wo sie quasi ins Geocachen einführen wollen. Ach so, ist sogar dieses Wochenende, sehe ich gerade. Genau, 13. und 14. Mai. Oh ja, stimmt, genau. Weil ich gar nicht mal weiß, wo Bad Herrenalb-Rothensohl ist. Ne? Also ich wollte auch nicht hinfahren. Aber 10 bis 18 Uhr und der Eintritt ist frei. Aber ich fand, also die Idee fand ich wirklich, das hat mir echt gefallen. Also das mal ein anderer Ansatz. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass da was Positives bei rauskommt. Gerade in Kombination mit dem Wandern. Also das sind schon die zweite positive Meldung. Sind noch alle im Chat oder verschwinden jetzt schon die ersten verschreckt? Haben wir eigentlich heute schon OC erwähnt? Ich glaube, ne? Ja, vorhin hatten wir OC schon. Gut, dann ist das auch echt? Durch. Ja, wir hatten einmal gesagt... Headquarter-Event, genau. Headquarter-Event, und wenn die Leute bei OC wären, dann könnten sie die Punkte nicht so abgreifen. Ne? Wobei, also, Mika, schmeiß uns doch mal gerade den Link für das Headquarter-Event rein. Dann können wir den wenigstens noch dazu sagen. Den hatten wir da vorhin nicht. Dann gab es Nachricht vom Präsidenten und Mitbegründer vom Geocaching Headquarter. Ja, scheiße, sagen wir schon, wenn es losgeht, ruhiger Mensch. Oh, scheiße, vergessen. Die Nachricht von Brian. Eigentlich hat er uns geschrieben, dass es teurer wird. Also, da gab es ja auch eine gewisse Aufregung. Das war ja der Grund, warum zum Beispiel Luis da seinen Artikel geschrieben hat. Den ich ehrlich gesagt auch, also nicht den Artikel, sondern diese Aufregung habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Jetzt, ich weiß gar nicht, vor wie viele Jahre das schon wieder her ist, dass die Preise erhöht haben. Haben die überhaupt drum gemacht? Nein, ich glaube, so wie ich das rausgelesen hatte, haben sie noch nie wirklich erhöht, oder? Hatten die nicht mal von 25 auf? Also ja. Ich habe immer 30 Euro bezahlt. Echt, ich weiß es gar nicht mehr. Ich das meine ist jetzt auch schon 12 Jahre stimmt, oder 13 Jahre. Stimmt, die haben glaube ich gar nicht. Selbst wenn, fand ich es jetzt auch bei der heutigen Inflation und bei der Zeit, wie lange die da schon stabil halten, fand ich das jetzt völlig okay. Na, ich denke mal, deren Serverkosten werden ja auch explodiert sein, ne? Ja, die Kosten ja. Und so. Und jetzt sind es 25% obendrauf. Es ist ja, also ich fand es jetzt auch total fair, ne? Ja, also das muss ich auch sagen. Achso, jetzt muss ich mal eben sagen, hier OCHQ10. OCHQ10 ist der das Event vom Home Caching. Nee, also weiß ich auch nicht, die Aufregung habe ich tatsächlich auch nicht verstanden. Und dann Brian schreibt das dann auch selber eben, aus meiner Sicht haben die sogar zu viel Aufriss davon gemacht. Naja, also die fordern dann schon wieder raus, dass sie, oh Mann, das ist selbst so peinlich und so. Nee, weiß ich nicht. Also ich hätte nicht mal was dagegen gehabt, wenn sie den Preis verdoppelt hätten. Ja, das stimmt, da wäre wieder viel ja. Geschichte herausgefallen, ja, das stimmt. Also, aber das wäre natürlich dann sehr kontraproduktiv gewesen, weil das hätten viele nicht bezahlt. Ich denke mal, jetzt diese 25%, die werden viele bereit sein, noch zu zahlen. Ne? Da gehe ich auch von aus. Wobei ja es auch jetzt ja nicht so ist, dass man das, dass jeder das zahlen muss, ne? Muss ich auch nochmal erwähnen, das ist ja nur für Neukunden, die nach dem, was war das jetzt, 1.6. Da war das, ja, genau. Das auch das fand ich irgendwie, ja. Gut, das ist so machen, freue ich mich, aber andererseits hätte ich es auch völlig okay gefunden, das für alle gilt. Aber da waren auch viele bei, die wollten sich aufregen, also da wäre egal gewesen, wie viel. Ich hab jetzt bis jetzt nicht verstanden, ob das für Bestandskunden dauerhaft so bleibt oder jetzt nur für dieses Jahr. Nee, so wie ich das verstanden habe, dauerhaft. Das machen sie ja gerne, guck mal, es gab ja auch immer diese... Wie hießen die denn? Die gar nichts, die früher freiwillig bezahlt haben. Die hießen dann ja auch nicht Premium Member, sondern die hießen nochmal Special Member irgendwie. Gab's ja auch, oder ich weiß nicht, wie die hießen. Die Supporter oder irgendwie so. Naja, auf jeden Fall. Da waren sie schon immer sehr, sehr fair. Das, von daher glaube ich, das ist tatsächlich nur für neue Charter Member waren das. Ah, okay. Ja, also ich fand's völlig okay. Was allerdings seltsam war, dass sie dabei von jährlich auf monatlich umgestellt haben. Ich bin immer noch nicht sicher, ob sie das wirklich wollten, also ob das an diesem Gesetz liegt, das es da jetzt gibt, oder ob es eher daran lag, dass sie da was falsch verstanden haben oder dass sie es falsch programmiert haben, weil im eigenen Forum haben sie wohl auch schon von Fehler gesprochen. Und es funktioniert auch völlig wirr. Also die haben alle, also ich habe auch jährlich eingestellt, ich glaube, das haben ja die meisten. Und plötzlich stand da monatlich, war bei mir auch so. Ja, bei mir war das auch so und ich habe dann versucht, das umzustellen und beim Umstellen hin und her klicken habe ich erstmal meine Mitgliedschaft gekündigt, dann wieder neu abgeschlossen und ich weiß gar nicht, ob das jetzt, keine Ahnung, ich muss gucken, ob das jetzt... Ja, da kam auch vom Wizardland, ja Mensch, gib nicht solche Tipps, nachher haben die Leute plötzlich aus Versehen gar keinen Zugang mehr. Ja, nee, also das ist ja nur Quatsch. Selbst wenn du deinen Zugang kündigst, hast du ja den Zugang noch, der wird ja nicht zu dem Tag gekündigt. Also solange dein Konto da nicht löscht, wird da gar nichts passieren. Was funktioniert hat bei mir, ich habe dieses Renew praktisch, das ist der automatische Renew, das habe ich gekündigt und habe es danach direkt wieder angestellt und da konnte ich dann auswählen jährliche Zahlungsweise und das hat er auch genommen. So steht bei mir jetzt wieder jährliche Zahlungsweise. Ja, genau, bei mir ist jetzt, das haben sie anscheinend nämlich doch wieder geändert, auf jährlich gestellt und 2024 wird es erneuert. Ja, jetzt passt es wieder. Genau, dann machen sie das. Wem das jetzt nicht allzu sehr auf der Seele liegt, würde ich immer sagen, macht gar nichts. Wartet einfach mal ab, erstmal 2-3 Monate, bis Groundspeak da wieder was repariert hat. Und dann hat sich das vielleicht auch schon mal wieder erledigt. Das ist halt so, wenn die irgendwas umstellen, kannst du halt darauf wetten, dass wieder irgendwas nicht geht. Pups, das ist fast wie das Design bei OC. Ja. Ja, also müsst ihr mal gucken. Wahrscheinlich ist da einfach nur ein Hamster auf die Tastatur gefallen, hat einen falschen Knopf erwischt. Das und sonst stellt ihr das einfach nächstes Mal um, wenn ihr wieder was bezahlen müsst. Dann seht ihr das ja, achtet mal drauf. Wenn er monatlich steht, stellt ihr wieder auf jährlich um. Fertig ist das. Ja. Wie gesagt, gibt aber irgendwie so ein neues Gesetz wieder. Die deutsche Politik regelt auch noch, wo und wann ich wie kacken gehe und wie viel Klopapier ich benutzen darf. Und jetzt stecken sie ihre Nase da rein. Ja, also, wenn Sie das regeln wollen als Verbraucherschutz mit diesen 1-, 2-, 3-Jahresverträgen, dann finde ich das völlig akzeptabel. Ne? Da geht es ja wohl hauptsächlich um so Geschichten wie dieses mit dem Fitnessstudio da, wo du dann 2 Jahre drin bleibst. Ja, oder Jamba-Spar-Abos, ne? Oder so. Ja, und wo ich dann aber auch 50 Euro im Monat bezahle. Aber vielleicht sollte man mal ein Limit setzen. Und wenn irgendwas unter 50 Euro im Jahr, sie hat darauf geschissen, das braucht ihr nicht zu regeln. Also sorry mal, aber wer dazu blöd ist, das anzuhaken, der ist ja auch mal selber schuld. Ja, und deswegen, ich gehe halt auch wirklich davon aus, dass es hier ein Fehler war, weil du brauchst ja keine bestehenden Verträge auf monatlich ändern oder so, ja, wo die Leute ganz klar, auch gerade wenn die schon seit 10 Jahren Kunde sind, und Mitglied sind, also das macht ja keinen Sinn. Ne? Nee, ich will das ja hier lieber, soll ja monatlich sein, was ich mir vorstellen kann. Oh, guck mal, unser Chat haut schon ab vor Schreck alle, wird schon wieder weniger. Okay, kommen wir zur nächsten. Wir dürfen ja den Namen nennen, hat er gesagt. Unser Interceptor, wer kennt ihn nicht, hat ja auch einen Lost Place, der heißt Fallout, also F-A-L-L-O-U-T, Fallout. Fallobst quasi. Jetzt fällt ja jetzt auch ein bisschen weg, Fallout. Guck mal, jetzt wo Atom alles abgeschaltet ist, ja so Fallout, Verstrahlung und so, sieht ja eigentlich alles gerade. Egal, er hat auf jeden Fall Lost Place. GC23JHJ. GC23JHJ. Fallout. Okay. Fallout für eine Handvoll Kronkorken. HJ. Das ist auch wieder so. Ja. Zuckt jedes Mal automatisch. Jetzt muss man auch. Also irgendwann tauchten da Fledermäuse auf. Also nicht zum Cachen, aber zum Übernachten. Und dann muss er ja deaktiviert werden. Gibt es ja die Fledermaus-Schutzzeit. Und es ist wirklich, ich weiß nicht, ich hatte mich damals schon mal mit ihm unterhalten. Der eine Reviewer sagt, nein, nicht deaktivieren. Einfach nur reinschreiben, dass während der Fledermaus-Schutzzeit nicht gecached werden soll. Da sitze ich schon da und denke, wie doof ist das denn? Wenn du die nicht deaktivierst, dann wird es auch den ersten Idioten geben, der dahin fährt. Also, sorry mal, aber also vom Reviewer sowas fand ich schon. Am besten macht er dann noch, weil die Dose nicht da ist, ein Fotolog vor Ort. Ja, genau. Freut sich die Fledermäuse genauso. Das fand ich auch so völlig fair. Na gut, aber jetzt hat er da jedes Jahr das hin und her. Also wirklich. Und jetzt ist es wirklich auch bewiesen, wer in die Logs mal reinguckt von dem Cache, der sieht, dass am 11.10.22 der Environmental Cacher schreibt, also er hat das Ding disabled, temporary disabled. Dann bitte auch in Zukunft vom 1.10. bis 30.04. disable, damit er nicht in Pocket Queries eingebunden wird und das Finale entfernen, damit nicht wie am 2.10. gelockt werden kann. Ansonsten müsste ich archivieren. Danke. Finde ich erstmal grundsätzlich, wenn es denn immer konsequent wäre, ja absolut so, das ist der einzige Weg, wie es funktioniert. Ja. Wenn dann nicht am 18.04., also 12 Tage vor dem Datum, das der Environment Cacher genannt hat, der Maxwell Smart kommt und schreibt, so, die Schutzzeit für Flattermänner ist nun lange vorbei. Dieser Cache sollte kurzfristig wieder aktiviert werden. Tut sich hier nicht, so gehen wir davon aus, dass du kein Interesse mehr hast oder archivieren. Das Ganze liegt also dazwischen ist nur ein Log. Wie doof kann man bitte sein? Tja. Also, sorry mal, aber die Reviewer, sonst finde ich sie wirklich klasse. Aber da denke ich mir, das muss euch doch mal selbst auffallen, was für ein Scheiß ihr da macht. Also das kann doch nicht. Gut, eigentlich muss ja der Environment Cacher, der ist viel erfahrener, der hat 232 Funde. Maxwell hat nur 52. aber das ist wieder so ein Paradebeispiel dafür, dass es anscheinend wirklich kein Handbuch für die Reviewer gibt. Ne? Ich meine, das sind ja so grundlegende Sachen, die einfach eigentlich, ich sag mal, europaweit geregelt sein müssten. Da, wo man weiß, okay, Fledermaus-Schutzzeit oder sonstige Schutzzeiten von irgendwelchen Brutvögeln hier im Camp reinziehen, dann muss halt muss ganz klar drin stehen, was die Owner zu tun haben. Ja, der Witz ist ja, da steht ja klar drin, irgendwie Rummelcacher schreibt ja klar, 1.10. bis 30.04. Und dann kommt Maxwell Smart und schreibt, ja, jetzt muss ich ihn aber wieder aufmachen, sonst kann er, also, ich glaube, es hackt, oder, also wirklich. Genau, dann kommt der nächste, die angekündigte Deaktivierung steht ja bis zum 30.04. drin, auch wenn die offizielle Schutzzeit am 31.03. endet. Wir hoffen mal, dass der Cache zum 1.05. spielbar ist, da wir in der Nähe sind. Ah, herrlich, ey. Da fällt ja auch nichts mehr zu ein, so richtig. Und dass er auch die Jahre zuvor ja mal die Probleme hatte, dann hat er mal deaktiviert, dann hat er mal nicht deaktiviert, immer war es falsch, ne? Das ist wirklich lächerlich. Ja, also, wie doof ist es vor allen Dingen zu verlangen, den nicht zu disablen. Also, wenn irgendwas logisch ist, doch dann, dass ich den disablen muss, sonst ist doch klar, dass wieder der erste Honk ab, gleich am besten Tag nach der Sperre kommt. Das, also, kannst du deinen Arsch drauf verwetten. Die letzten 5 Jahre haben doch gezeigt, was für eine Nutzerschaft dieses Hobby hat mittlerweile. Und denen ist es doch scheißegal, ob da nun ein Yeti brütet, eine Fledermaus oder der seltene Storchstapler oder so. Das ist doch, also. Also ich bin echt, da war ich echt schockiert, weil das kenne ich von den Reviewern gar nicht. Die sind sonst immer so eine Bank und die wissen, die haben sich abgesprochen und da kommt nie selten was raus. Ab und zu hört man so ein Piss, aber ist wenig. Aber da, also, kann er nicht so schwierig sein. Naja. Nee, da haben sie sich nicht mit rumbekleckert, ne? Das fand ich wirklich schon peinlich. Vielleicht sind sie ja da, vielleicht gibt es ja wieder so einen komischen Stand da in Lübeck, den gehe ich mal hin. Ja, und das wäre natürlich optimal, ne? Ja. Jetzt muss ich mal kurz hier, der Junior hat die Tür aufgelassen, das ist doch... Oh. Nein. Ja. Ich muss mal kurz eben, Moment. Ja, ich fange mal den nächsten an hier. Wir haben GCA3XT5. GCA3XT5 ab auf den Spielplatz. Ich habe mir den gleich am Anfang schon auf die Watchlist gepackt, weil es war einfach klar, was kommen würde. Und es kam dann auch so. Der wurde gepublished am 17.04. Ich bin mir immer noch nicht klar, ist der nun auf Spielplatz erlaubt oder nicht? Und das ist auch wieder so ein Ding. Warum können die nicht ganz klar sagen, mitten auf dem Spielplatz gehört kein Cash dahin? Und wenn ich es dann beim Review-Prozess nicht sehe, das kann ja durchaus passieren, aber dann die Hinweise dafür bekommen, da muss man aber sagen, nein, das ist gegen die Regeln. Das funktioniert nicht. Ne? Und es ist auch am Listing schon erkennen, das Ding liegt also wirklich mitten auf dem Spielplatz, nicht irgendwo am Rand, sondern wirklich da drauf. Und gepublished wurde der am 17.04. Genau, und dann habe ich extra mir den mal echt auf Watch geschmissen. Und es ging auch sofort los. Der erste, schon über eine Stunde nach dem Publish, konnte ich hier noch ein FTF verbuchen. Unter den Augen der Nachbarn stellgefunden. Also das heißt, du wirst schon mal von den Nachbarn beglotzt. Ja, klar. Dann hat Tina ein Note geschrieben, das ist ja, aber sie war immerhin nicht da, aber fand das auch schon nicht so doll. Dann kam der STF, Spielplatz ist immer so eine Sache, bla bla bla, aber als Frau geht es noch. Der nächste Aufwert, also eigentlich kann man sagen, es hat nahezu jeder, der bis jetzt gefunden hat, von den 10 Finder und eine Note geschrieben, ist doch scheiße auf dem Spielplatz, aber es interessiert die Ona einfach nicht. Es ist wirklich mit einer begeisternden Dickfälligkeit, er hat auch 0 Favoriten, ist aber nichts anderes zu erwarten, wird das einfach ignoriert. Aber ich meine, gut, wenn man 156 Funde hat, dann hat man natürlich Erfahrung. Das Problem habe ich hier neulich gehabt, so ein bisschen bei den Lab-Caches, guckt ja keiner drauf, ne? So, und da sind hier auch so 2 oder 3 Lab-Runden in der Gegend gewesen, die auch um Spielplätze gingen. Und da war ich auch ein bisschen kritisch am Anfang und dachte, ey, was ist denn das? Ja. Aber die haben das zumindest so gelöst, dass du diese Fragen, die das zu beantworten gilt, halt vom Weg aus machen kannst oder von der Straße. Das heißt, du musst nicht auf den Spielplatz rauf. Du musst auch nicht so unbedingt in die Nähe. Also es reicht, wenn du den Weg dran vorbeigehst. Das finde ich dann immer noch legitim, aber auch das ist schon grenzwertig. Ne? Ja. Also wenn du dann vielleicht 2, 3 Mal hin und her gehen musst, weil du was nicht genau erkennst, dann gucken sie auch schon komisch, ne? Bei so einem alten grauen Sack. Ne? Ja, das ist auch so ein Ding. Ich weiß doch gar nicht, früher war noch Bahngleise auch nicht erlaubt. Das ist ja auch aufgeweicht worden irgendwie mal. Ne? Es gibt hier einen Artikel von 2011 bei den Reviewern, aber zu der Zeit war die Seite ja gar nicht von den Reviewern betrieben, sondern von diesem Halbirren, der mal so tat, als wenn er da für die Reviewer sprechen würde. Ja, da steht auch nicht viel drin, aber da wird zumindest schon mal klar, das stimmt, für die meisten Spielplätze sind für Erwachsene verboten und damit auch für Geocacher. Ja, das stimmt. Du hast halt ein Kind dabei, aber sollen die Cacher jetzt ein Kind mitbringen? Dann möchte ich aber so ein D5 wird, weil sie müssen ja ein Zubehör mitbringen. Also, es zählt ja auch nicht, dann vor Ort ein Kind zu machen, ne? mitten auf dem Platz. Das wäre natürlich cool, dann gehen die anderen Kinder aufwesen. Also ich weiß auch nicht. Ich habe, wie gesagt, ich mach die auch nicht. Es ist, oder ich mache es tatsächlich mal, wenn ich wirklich Freitag dann vor mir das losrenne. Dann geht das manchmal noch. Die Krönung war hier in Walsrode mal, ich weiß gar nicht, ob es den Cash noch gibt, da lag einer auf dem Spielplatz, so am Rande, großer Parkplatz von der Kneipe, da war so ein Spielplatz an der einen Seite und da lag der Cash unter dem Rutschenende drunter. Also, das ist natürlich eine richtig coole Variante. Ja, genau. Ne, da, also, naja. Also, Leute, lasst einfach die Finger von Spielplätzen. Spielplätze sind zum Spielen, aber nicht für unser Hobby. Das ist einfach Müll. Ja, das sehe ich auch so. Das macht alles keinen Sinn. Ja. Also, verstehen kann ich auch. Ja, warum geht man da hin? Wenn das Wissen, so wie hier, dass man schon Namen erkennt, ist alles gut, aber das erkennst du ja auch nicht immer, dass das dann ein Spielplatz ist. Hm. Genau, du siehst es auch manchmal nicht auf der Karte. Dann kommst du um die Ecke und es ist ein Spielplatz. Ja, was machst du dann? Ne? So, wenn es wie bei mir früh morgens ist, dann kannst du es vielleicht noch machen, aber so tagsüber oder so. Bei so einem Cash habe ich mal 14 Platzverweis von der Polizei kassiert, schreibt Graf Zahl. Jetzt sind Platzverweise? Du warst 14 Mal da, oder was? Wenn man sich 14 Mal entblößt vor so einem Platz, ist natürlich schwierig. Dann fällt man auch langsam auf. Also wahrscheinlich schon Probestrafe, 8 Tage, okay. Da war da 14 Tage nicht hin. Aber, cool. Aber konntest du jetzt, wenn man denen sagt, hier, ich bin Geocacher und so, zieht das nicht? Also, vermutlich nur, wenn er vorne. Ja, gut, aber andersrum, wenn natürlich das große Schild steht, wie hier überall, nur bis 12 Jahre oder so, dann wird es schwierig, ja. Ja, ist halt verboten. In Heim, ja. Naja, gucken wir weiter. Moment. GC2T3Y2 am 25.04. hat die Diogenera, ja. Name. Naja, Diogenera hat das Rätsel gelöst und hat dann den aber nicht gefunden. Und ich glaube, er wollte eine Logfreigabe haben, oder was? Er hat ein Foto gemacht, genau. Er hat einen Fotolog gemacht. Genau, und er wollte, dass das dann da so. Und das fand der Owner aber nicht in Ordnung, der Friese, der ist mir gleich sympathisch, der Friese. Und hat das einfach nicht angenommen, hat das Ding dann erstmal temporary disabled, um zu gucken, was da los ist. Und dann kam's. Dann hat Diogenera erstmal ein NA gelockt. Was für eine geile Begründung. Dieser Cache soll den Attributen nach für Kinder geeignet und für Tierbegleitung möglich sein. Die Final-Konstruktion ist so gestaltet, dass dort mehrere Rattenköder ausgelegt sind. Ich glaube nicht, dass es wegen dem Final so ist. Für Kinder und Tiere sicher nicht der geeignete Findeort. Hier sollte sich unbedingt überlegt werden, ob die Attribute nicht irreführend sind. Fotos am 11.02.23. Bereits ein Cacher eingestellt. Ebenso scheint der Fundort verbrannt zu sein. Mehrfach beklagen Cacher, dass hier nur ein leeres Versteck zu finden ist. Besser diesen Ort freigeben und netten Ownern die Möglichkeit geben, bessere Verstecke zu finden. Und das soll jetzt ernsthaft eine NA-Begründung sein? Ja, manchmal ändert sich ja auch ein bisschen was, wenn man das Ding gelegt hat und die Umgebung ändert sich. Da kannst du als Owner auch nichts für, ne? Ja, also das ist... Und dann hat, gut, das Listing, das gelöscht wurde, hat der Friese dann nochmal als Foto veröffentlicht. Wie geil. An seinem Log danach. Da hat er nämlich mal alles veröffentlicht. Es fängt an mit Diogenera. Das haben wir noch nie erlebt. Es gibt ja noch viele andere Dosen in der City. Und dann, genau, oben fängt es an. Dann logge gerne ein DNF. Ich schaue die Tage mal vorbei. Danke. Toll, die ganze Arbeit für Umwelt. Ja, so ist Geocaching. Bitte Logfreigabe. Der Weg nach Hamburg ist ja weit entfernt. Sorry, kann ich leider nicht geben. Sowas sehen die Spielregeln nämlich nicht vor. Tut mir leid. Gibt ja noch viele andere Dosen der City. Das haben wir noch nie erlebt. Ich finde, Friese, den machen wir heute zum Ehrenmitglied bei uns. Das finde ich gut. Das ist eine gute Idee. Und der andere, ja, jetzt mal gucken, seit wann ist der dabei hier überhaupt? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Und er war so höflich dabei geblieben. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, da musst du aber auch schon zusammenreißen, ne? Das ist, ja. Ja, aber hat er einfach gut gemacht. Also wirklich genau richtig geantwortet. hat das gelassen genommen. Herrlich. Genau so muss es sein. Nix Lockfreigabe, du Penner. Ja, herrlich. Man kommt nicht überall weiter. Nee, ich guck gerade mal, oh, das ist auch so einer, oh, Diogenera, oh ja, meine Fresse. Aber alles eingebunden an Bannern, was nicht schnell genug auf die Bäume kommt. Seit 2005 dabei. Dafür hat er eigentlich gar nicht so viele Punkte. Nee, ich wollte sagen, so um die Punkte geht's ihm da vielleicht dann. Nee, da haben sich wieder zwei Korinthenkacker, da hat sich ein Korinthenkacker mit dem Ona angelegt. So muss ich sagen, weil der Ona hat eigentlich, der ist ausgesprochen höflich geblieben, allein dafür bewundere ich ihn ja, wenn er sich das Gequatsche da anhören muss und hat genau richtig geantwortet. Herrlich, also das ist mir so sympathisch, also heute, das ist eine so positive Sendung, fällt mir auf. Wir finden lauter nette Sachen. Und zu wenig Scheiße, ne? Aber ja. Wir kommen noch, es kommt noch genug Mist. Ne? So. Ja, also wir haben da noch so einiges vor uns. Ich gucke gerade mal, aber er hat auch nirgendwo so ein Bild von sich drin. Ich wollte mal gucken. Doch, ich habe mal so ein halbes, am 1.3.23, da ist ein halbes von ihm drauf. Ach so, ich war gerade ganz nach hinten gegangen. Das ist ja meistens so, am Anfang haben sie meistens nicht so drauf geachtet. Nochmal zurück. Die Galerie ist immer wichtig. Das. Und wann war das? Am 1.3.? Ja, 23. Ach, da, wo, was ist denn da? Oh Gott. Ja, okay. Alles klar. Das sagt dann auch alles. Blicke töten können. Ja, da ist verbissen. Ja, ne? Ja, also, das kann man so sehen. Er bleibt seiner Linie treu. Ne? Ja. Okay, jetzt komm. Ach man, die sind doch einfach schön. Au Hacke. GC7H2PQ, nicht PQ, GC7H2PK. Au Hacke. Muss jetzt auch mal runter, was war denn hier noch? Am 1.5.23, ich muss auch scrollen, weil da sind eine Menge passiert seitdem. Ist der nicht mehr da? Also erstmal gab es ein paar DNFs. Ach, guck mal, hier, ne? Ah, nee, den hat er gelöscht, der kleine Schitter. Ja, ehrlich. Ja, da gab es wohl ein Gespräch mit dem Owner oder so. Ja, der hat seinen gelöscht. Ja, braucht er also nicht mehr draufklicken, ist leider nicht mehr da. Es gab nämlich am 1.5.23 ein Log von Die Wollies. Da habe ich auch schon mal von gehört. Die Wollies, ja, der ist nicht das erste genommen. Mal. Hm? 51.612 Pfunde. Heute ging es bei wechselhaftem Wetter Richtung Norden, um ein schönes Wochenende mit MFG Semi zu verbringen. Auf dem Weg machten wir bla bla bla bla bla. Lieben Dank, also bitte zur Seite, ich habe 50.000 Pfunde. Und damit hat er auch einen gelöscht, der gar definitiv nicht mehr da war. Da gab es wohl vom Owner ein Problem. Ist jetzt weg. Er hat Owner einfach mal durchgegriffen und gesagt, so nicht, Freunde. Witzig finde ich, definitiv nicht gefunden, ne? Der da aber plötzlich auftaucht, der vorher nicht gelockt hat, MFG Sammy mit 44.391 Pfunden, der hat den natürlich gefunden. Danke für die Lockfreigabe. Auch der hat das wieder mit Lockfreigabe gemacht. Ja, es gibt so Leute, denen ist einfach nichts peinlich, aber wirklich gar nichts peinlich. Oh Gott, ich weiß gar nicht, das sind immer die Rentner. Da gibt es auch wieder ein schönes Bild von den vier Rentnern. Oh Gott, die Frau sieht ja verbissen aus. Aber jetzt würde ich mich, also warum kriegt der eine Lockfreigabe und der andere nicht? Das ist ja auch. Der eine hat nachgefragt und dem anderen war, hat wohl gedacht, nee, das ist mir jetzt auch selber zu peinlich, obwohl das kann ich bei denen mir nicht mehr vorstellen. Aber sie wollen berühmt werden. Also wisst ihr wieder, die zwei könnt jetzt mal auf die Grundzahl nicht viel geben. Ihr seht ja, wie sie die zusammenkriegen, aber geile Typen. Man kann natürlich auch, was auch gut geht, ist ja. Deaktivierte oder archivierte Locken. Zum Beispiel bei GC6FHG3. GC6FHG3 zu guter Letzt. Da muss ich jetzt einmal wieder runterscrollen. Ja. Wobei mir auffällt, dass wieder Gerdi 71, da können wir hier unserem Graf Zahl 75 gleich mal sagen, hier, du kennst doch den Gerdi, du bist doch bald auf seinem Event. Sag ihm mal, dass bei seinem zu guter Letzt, dass er da noch einen Eintrag löschen muss. Von Heduk vom 6.5. Man könnte also auch sagen, gut, 2 Wochen nach der Archivierung hat der gute Heduk aus dem Harz den noch gelockt, obwohl der definitiv nicht mehr da ist. Ja, aber er hat ja auch in seinem Logtext mal erwähnt, dass er 3 DNFs zu verzeichnen hatte. Vielleicht hat er sich einfach verklickt, Jörg. Ja, ja. Ich meine, Hoja hat recht, wenn die Dose beim archivierten Cache noch da ist, kann man loggen. Ja, da bin ich nicht so sicher, wie das nach den Regeln eigentlich sein soll. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig. Da hatten wir auch in den Kommentaren so eine Diskussion. Ich glaube, da kommen wir nachher nochmal zu. Können wir aber auch vorziehen. Die Frage ist, wie lange denn? Also, warum sollte dann ohne überhaupt irgendwas deaktivieren? Der kann einen Scheiß doch stehen lassen, wenn er aufhört mit dem Hobby. Sorry, wenn einer seinen Cache deaktiviert, dann ist das in meinen Augen eine klare Ansage, ich will nicht, dass der gelockt wird, sondern ich habe den archiviert. Punkt. Genau, also, beim Archivieren würde ich das genauso sehen. Ja. Beim Deaktivieren, wenn du dann halt mit einer alten Pocket Query losziehst und das nicht siehst oder so, dann kann das schon mal passieren, ne? Ja, ich sage auch mal so, ja, wenn das jetzt eine Woche ist, mein Gott, dann muss man ja auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Und aber ja, dann soll er den Müll wegräumen. Ja, aber das ist jetzt wieder die Begründung. Das ist immer die Begründung, sowas kann ich nicht akzeptieren, weil es ist immer so, oh, der hat da hingekackt, dann kann ich ja daneben kacken. Nee, kannst du nicht, weil dann bist du auf dem gleichen Niveau unterwegs. Also finde ich echt schwierig. Also, ja, und wobei, hier steht jetzt auch gerade im Chat nochmal, bei dem hier war ja wirklich auch kein Locken mehr möglich. Wenn man das Foto sich anguckt am 21.04., das Ding ist wirklich ein pilziger Matschhaufen. Ne? Also da ist kann auch keiner sagen, ich habe mich trotzdem noch eingetragen. Dass, ich wollte gerade sagen, bei diesem ohne jede Frage geht gar nicht. Aber so auch allgemein, also dieses Thema, kann ich welche, die archivierte loggen oder nicht? Ziehen wir ruhig mal vor. Wir haben den ja da unten stehen. Warte mal. Muss mal einen wieder die rote Farbe wegnehmen, weil dem kommen wir ja jetzt nicht als nächstes zu. Ziehen wir da unten mal archivierte Loggen vor. Wir haben da eine Mail zu bekommen, aber ich glaube, das lief unter anonym. Ja, genau. Wir machen es mal unter anonym. Ist ja egal, wer das gesagt hat. Das ist ja wirklich egal. Aber da ging es darum, dass sein Kumpel, glaube ich, loszieht und zum Beispiel tatsächlich speziell archivierte nochmal, also andersrum, dann nutzt Segeo, holt sich neue Pocket Queries, ohne die alten jemals zu löschen. Die lässt er einfach im Segeo drin. Und dadurch findet er oder kommt er halt auch zu Archivierten. Und wenn die dann archiviert sind, dann sammelt er die da ein, damit der Müll endlich mal weg ist. Da habe ich schon erst ein Problem mit. Also, nee, ich kann den Owner Bescheid geben, aber also selber einsammeln, nee, finde ich immer noch schwierig. Und den dann noch zu loggen, finde ich ja noch viel schwieriger. Klar sollte der Owner seinen Müll einräumen. Punkt. Würde ich sofort unterschreiben. Aber nur weil er seinen Müll nicht eingeräumt hat, den dann einfach zu loggen, das finde ich ehrlich gesagt genauso scheiße. Also, dann würde ich den Owner zumindest anschreiben und sagen, hör mal, ich habe deinen Cache noch gefunden, da ist sogar noch ein Logbuch drin, ich habe auch unterschrieben, kann ich dir jetzt noch loggen. Auf die Art und Weise könnte man das doch, aber selbst das, also, boah, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Ich sag mal, wenn man es hart auf hart nimmt, ist es ja eigentlich die Regel, wenn du im Logbuch drinstehst, kannst du ihn loggen, aber ich sag mal, wenn du jetzt wirklich mit so einer alten Pocket Query durch die Gegend ziehst, die du immer größer machst und da sind seit Jahren Archivierte, da hört es dann also irgendwie dann irgendwann auf. Und ich finde es aber auch noch viel schwieriger, die Dinge dann einfach mitzunehmen. Ne? So nach dem Motto, naja, aber der holt es ja nicht ab. Ja, mag er auch seine Gründe für haben. Ne? Ich kann es ja trotzdem nicht einfach mitnehmen. Dann würde ich ihm halt einfach anschreiben und sagen, pass mal auf, ich war da, ich habe das Ding, ich habe mich eingetragen, der liegt ja noch. Willst du den mal wegholen, sonst hole ich ihn das nächste Mal weg. Ja, also das wäre natürlich politisch korrekt. Pragmatisch würde ich so machen, wie Stellinger gerade schreibt. Einsammeln, wegschmeißen, aber nichts erwähnen. Ja, tatsächlich würde ich auch so machen. Ja. Wobei mir das nicht passiert, weil ich habe einfach maximal 2 Wochen alte PQ. Das ist bei mir auch so. Also wenn es ganz schlimm läuft, ist es mal 3 Wochen alt, aber eigentlich selten. Ja. Und ich glaube, archivierten hatte ich noch gar nicht. Ich hatte mal tatsächlich welche, die dann deaktiviert waren, die habe ich trotzdem gefunden und die habe ich dann auch gelockt, weil ich gedacht habe, gut, ich stehe im Logbuch, das ist für mich das Entscheidende. Deaktiviert hatte ich noch nicht. Archiviert hatte ich wirklich noch nicht. Und finde ich auch immer noch schwierig. Also wahrscheinlich würde ich es auch machen. Vermute ich, kann ich. Nee, ich weiß wirklich nicht. Ich kann es nicht so genau sagen. Also die Mail, die wir dazu bekommen haben, da hat sich wirklich einer beschwert. Ich höre gerne mal euer Podcast, nur in diesem Fall seid ihr über das Ziel hinausgeschossen. Nee, sehe ich überhaupt nicht so, weil das einfach meine Meinung ist und bleibt. Wenn der Owner sein Cache deaktiviert, dann heißt das einfach nur, er will eine Wartung machen oder ähnliches. Dann finde ich das noch nicht so tragisch. Wenn er ihn wirklich archiviert, dann teilt er damit klar mit, ich will nicht mehr, dass dieser Cache am Spiel teilnimmt. Wenn er den nicht wegräumt, ist das ein Arschloch. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Er sagt aber ganz klar, der ist nicht mehr im Spiel. Und den dann noch zu loggen, ja, dann stand auch in der Mail, ja, wenn dem Owner das nicht passt, kann er es ja löschen. Ach komm, das ist alles so Geschwafel. Das ist doch zu 90% klar, dass der das nicht löscht, weil ihn das einen Scheiß interessiert. Offensichtlich hat er das Hobby meistens sogar beendet. Also ja, das ist alles Ausreden dafür, dass ich gegen die Spielregeln verstoßen will. Punkt. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du jemanden erwischt hast, der auch gar nicht mehr beim Mobile teilnimmt oder gar keinen Bock mehr drauf hat, der wird auch nicht sich hinsetzen und sich nochmal einloggen und den Log löschen. Der wird auch sagen, ja, weißt du was, dieses Scheiß, will ich eh nichts mehr mit zu tun haben, mach doch, was du willst. Ja, genau. Also das ist, das sehe ich ähnlich. Die Welt gerade, wie es einem gefällt. Das ist so Pippi Langstrumpf-Ansatz. Also ich mache die Welt, wie sie mir gefällt, ja. Und eine Archivierung ist ja grundsätzlich, es gibt irgendwie ein Problem mit der Gegend, ob mit dem Jäger, mit dem Eigentümer, mit was auch immer, dann habe ich da nichts mehr zu suchen. Und ich meine, im Normalfall ist es so, wenn es ein Problem im Eigentümer gibt, ist wahrscheinlich die Dose sowieso weg. Aber auch selbst wenn es da irgendwie mit dem Jagdpächter oder was auch immer ein Problem gibt, dann soll ich da nicht mehr hingehen. So. Ja, ja. Also ich finde es schwierig. Ich kann alle Seiten verstehen, wobei ich das jetzt schon, also losgehen und Caches einsammeln, weil die dann archiviert sind unter der, die will ich nicht mehr bezweifeln, aber unter dem Motto, ich will den Müll da beseitigen, nee, also sorry, aber dann müsste man eher die Richtung gehen, was ich auch schon mal sage, warum macht Groundspeak es nicht so und gibt die Möglichkeit zu sagen, okay, was weiß ich, Caches, die 6 Monate archiviert sind, wenn ihr da hingeht, findet ihr noch, macht ein Bild, schickt uns das, dann dürft ihr das Ding loggen und dann danach loggen wir ihn komplett. So, das finde ich cool. Ja. Das würde dazu führen, dass dieser Müll eingesammelt wird von Leuten, die da Bock drauf haben, sowas zu machen. Das wäre eine geile Lösung, aber die gibt es nicht und solange es die nicht gibt, finde ich, das sollte man sowas nicht loggen und man sollte es auch gar nicht erst anlaufen. Was soll das? Ja, wenn du das noch dann kombinierst mit, du kannst dann dementsprechend ein Foto von der Dose vor Ort machen, ne, schickst uns das und wenn du uns noch ein Foto davon schickst, wie du diese Dose in den Mülleimer schmeißt, dann kriegst du sogar noch ein Souvenir. Ja, also ganz ernsthaft, ja. Also, warum nicht? Es würden sich welche finden, die das machen. Das wäre wie so eine Müllabfuhr. Ja, genau. Oder wie Stellinger schreibt. 6 Wochen nach Archivierung werden Caches gesperrt. Fertig. Ja, aber also das fände ich auch eine Möglichkeit, dass sie wirklich gelockt werden dann 6 Wochen nach Archivierung. Hast du nämlich auch diese ganzen Handels nicht, die meinen wegen Team-Account-Aufsplittung lockt nochmal nach und so eine Scheiße. Das wäre alles weg. Genau, ich habe hier noch Logs. Ich habe den aber vor einem Jahr gemacht. Jetzt wollte ich den noch loggen. Ja, dann log in diesen 6 Wochen oder lass es. So, ja, Punkt. Ja. Oder eben tatsächlich, noch schöner fände ich es tatsächlich, den nicht unbedingt nach 6 Wochen zu sperren, sondern dass den noch einer einsammeln darf. Also, das ist wirklich noch ein Punkt, Chris, dafür, dass du ihn einsammelst. Wie immer man das jetzt belegt, müsste man sich nochmal überlegen, aber warum soll nicht ein Müllsammler losziehen? Wenn er da Bock drauf hat, finde ich ja cool. Würde ja, aber selbst dann, in dem Moment, wo du so ein Formular hast, wo du das einreichen kannst mit dem GC-Code und irgendwie wie auch immer beweist du das, dann wird ja Groundspeak auch noch eine Möglichkeit haben, da einen Log freizuschalten. Ja, stimmt. Oder so, man loggt den, es sei denn, es meldet sich nochmal einer, dann darf er den nochmal nach. Ja, genau. Genau sowas wie da. Ja, genau. Weil dann muss sich ja sowieso jemand händisch darum kümmern, einmal zu gucken, ach, der Cache ist das, der wurde eingesammelt. Oder selbst wenn es eine KI macht, die gibt es ja genug Möglichkeiten, sowas zu machen. Wie oft loggen Leute erst nach Wochen, Monaten, Jahren? Ja, dann nicht mehr. Erstens, dann nicht mehr. Zweitens, mal ganz ehrlich, die Leute, die erst nach Wochen, Monaten oder Jahren loggen, die stehen nicht auf Pfundzahlen. Das ist denen nicht, liegt denen nicht am Herzen. Die loggen die hauptsächlich, damit sie die nicht nochmal machen. Die sind dann aber archiviert. Das heißt, sie würden sie sowieso noch nicht mal. Das würde die, glaube ich, gar nicht sonderlich treffen, bin ich ehrlich gesagt überzeugt. Ich sag mal, auch Leute, die, ich sag mal, wenn jetzt einer quer durch die Alpen wandert, ne, und braucht für diese Tour wirklich ein Vierteljahr, selbst der wird ja irgendwann zwischendurch mal irgendwo sein und sein, zumindest einen Kurzlog absetzen können. Den kannst du ja immer noch editieren, wenn du da irgendwie nochmal nachgucken willst. Ansonsten hast du halt einen Standardlog. Ja, man kann sich für alle, man kann sich für alles was ausdenken, warum es nicht funktioniert, keine Frage. Aber, ja, weiß ich nicht. Also es gibt auch für alles eine Lösung, ne? Also von daher, und die beste Lösung wäre tatsächlich, sowas kurzfristig zu sperren, Zeitraum dahingestellt, 6 Wochen, 3 Monate, keine Ahnung, aber wirklich diese ganzen Handels, die dann nochmal meinen, ja, ich stehe ja beim Logbuch, aber mit einem anderen Namen, ja, mein Gott, nochmal, dann kann ich auch sagen, hier, der FDFler, der steht im Logbuch, das ist aber eigentlich mein Name, oder was, ne? Ja, hier, ja. Teamaufsplittung und Nachloggen. Ja, also finden sich immer ein paar Sonderfälle, die haben dann Pech gehabt. Ja, ja. Ne? Und wenn es also, Leute gibt, die dann wirklich in ich kenne auch so 1-2 Kandidaten, die loggen dann wirklich irgendwie einmal im Monat oder so. Wenn du diesen Zeitdruck hast, dass nach einer gewissen Zeit das Loggen nicht mehr möglich ist beim archivierten Cache, der, dann musst du halt Gas geben. Ne? Dann ja, passiert das auch nicht mehr. Oder die Links halt jetzt nicht auf, dann machen sie halt 3 Monate fertig. Also Hauptsache, es gibt überhaupt so einen Zeitrahmen, wo man sagt, okay, ja, damit jetzt nicht die Idioten wieder irgendwie Punkte sammeln und danach loggen. Ich habe gerade einen Log bekommen für eine Coin, die vor einer meiner Coins, die 2009 verschwunden ist. Ja, sorry, erschieß dich. Also wirklich, den Blog habe ich ohne kommentarlos gelöscht. Ja, der lockt doch irgendwann mit irgendeinem Programm automatisch alle möglichen Code-Kombinationen durch. Ja, das kommt auch dazu, aber selbst für die, also sorry, dann soll er sich erschießen, wenn er so spät lockt. Das ist erst das wird zu absurd. Naja. Ja. Ich weiß nicht, wo die jetzt ist. Nee, die ist damals verschwunden, definitiv. Also die Coin ist definitiv weg. Kommen wir zum nächsten. Ist eigentlich fast ein ähnliches Thema. Wir sollen es aber verschleiern. Also da möchte weder der uns geschrieben hat, genannt werden, noch der es gemacht hat, weil man sonst Rückschlüsse ziehen könnte. Ist halt einer, der sich selber sehr lieb hat. Genau, er hat einen Cache und den kenne ich auch, also das ist gar nicht unbekannt. Also sein Cache, also es kam einer, wollte seinen Cache machen und hat dann, ich muss es ja möglichst ungenau formulieren, damit es nicht zurückschließbar ist, genau, der Cache bestand aus einem Behälter, den man öffnen musste. Und jetzt kam der Cacher, der Behälter war schon offen und Logbuch lag am Boden. Jetzt hätte man im Normalfall wohl das Logbuch genommen und da reingepackt und den Behälter wieder zugedrückt. Das wäre egal, also ein Behälter, den man zudrücken konnte. Und dann wäre das Thema erledigt gewesen. Stattdessen hat der Cacher dann das Logbuch mitgenommen, hat dann was von Katastrophe gelockt und den Owner angeschrieben, dass sie sich jetzt mal treffen können, damit er ihm das Logbuch zurückgibt. Achso, den Behälter hat er auch gleich mitgenommen, vor sich selber. Das nämlich. Nee, wir müssen es ein bisschen genauer beschreiben, damit es klarer wird. Das war halt ein Schloss. Und anstatt jetzt einfach den Bügel wieder zuzudrücken, hat er Schloss und Logbuch mitgenommen und jetzt soll der Owner sich mit ihm treffen, damit er ihm das zurückgeben kann. Also, wie dämlich ist das denn? Er kann sich genauso gut duellieren auf der Straße. Ne? Ja. Darauf soll es ja hinauslaufen. Ne? Aber jetzt mal, wie kommt man denn auf solche Ideen? Also, genauer kann ich es machen, weil ich will ihn jetzt von den Vater, dass es rauskommt. Wer es war, wenn ihr sowas habt, macht doch den Cache einfach wieder zu und lasst ihn da, wo er ist. Und nehmt ihn nicht mit, weil ihr meint, ihr wollt jetzt alle Geocacher Deutschlands kennenlernen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also das ist doch einfach nur noch dämlich. Also, da fällt mir auch kein anderes Wort mehr zu ein. Nee. Ja, so. Ja, aber das ist auch ein spezielles Exemplar, glaube ich, was da aufgetaucht ist. Also, ja. Ne, wollen wir es mal spezielle Menschen nennen. Ne? Ja, die sich sehr lieb haben. Ah, ja. Naja, wollten wir nur mal erwähnt haben. Ich fand es interessant, dass es auch solche gibt. Also solche Kuriositäten muss ich. Ist jetzt nicht die Riesengeschichte, aber ich möchte sie trotzdem benennen, weil ich einfach denke, nee, möchte ich andere auch teilhaben lassen, was es so für Leute gibt. Kommen wir zu Hash 1 Westum. Wir verlinken das. Das ist GL19MRVB5. Das ist ein Log. GL19MRVB5. Ja, da hat einer, ja. Also er hat erstmal geloggt, ganz normal. Und dann hat er erstmal ein Statement drunter abgesetzt. Ich könnte an dieser Stelle jetzt noch irgendwelchen sinnlosen Nonsens schreiben oder mich in 100 verschiedenen Sprachen bedanken, nur um mehr Wörterzeichen in meinem Log reinzubekommen. Das könnte ich, aber das tue ich nicht. Stattdessen schreibe ich jetzt einfach, was ich schon immer mal loswerden wollte. Diese Fotologgerei, weil man den Stift vergessen hat oder weil angeblich das Logbuch voll oder zu nass sein soll, geht gar nicht. Wenn ich den Stift vergessen habe, ist es ganz einfach Pech. Dann kann ich den Cache auch nicht loggen. Zum vollen Logbuch. Ich habe bisher immer eine freie Stelle in einem vollen Logbuch gefunden. Sehr oft ist auf Rückseiten oder mittendrin noch reichlich Platz. Nun zum nassen Logbuch. Mit dem richtigen Stift und Powertank lässt sich prima auf nassen Logbüchern loggen. Und wenn es sein muss, dann logge ich auf einem Haufen Pappmaché. Ob man das hinterher auch lesen kann, steht woanders geschrieben. Und wenn ich den Cache-Behälter aus irgendwelchen Gründen nicht aufbekomme, dann kann ich später online auch keinen Fund loggen. Zum Thema Teamaufgabe, Accounttrennung und Nachloggen unter neuem Nicknamen. Meine persönliche Meinung dazu ist, wenn man mit einem Nicknamen nicht im Logbuch des Caches steht, dann kann man den Cache auch nicht online als gefunden loggen. Ich bin dem Punkt jetzt mal tolerant und akzeptiere dies. Was ich aber trotzdem erwarte, bla bla bla. Alles richtig? Würde ich alles unterschreiben? Aber was hat das im Log zu suchen? Das kann ja auch nur mit irgendeiner Challenge zu tun haben. Das ist der Ichel. Der ist seit 2003 dabei. Also es ist jetzt auch nicht gerade irgendwie neuer von der 19.000. 16.000 Funde. 16.000, also ist jetzt auch kein Mega-Cacher. Also ich fand das. Aber der hat ja immerhin 1.000 versteckte Caches fast. Ne? Musste auch erstmal machen. Vielleicht ist ihm das einfach im Laufe der Zeit voll auf den Sack gegangen. Ja. Ne? Irgendwie kommt der mir fast bekannt vor. Kann mich auch täuschen. Ist der da aus dem Baden-Württemberger Bereich? Mhm. Ja, ist mir egal. Ich glaube, ich kenne ihn sogar, aber nee, Bild hat er nirgends drin, ne? Ne, ist nicht so. Ja, also verstehe ich nicht. Kann man machen, ob man das jetzt in Log, ja, doch ist ein Bild. Ob man das jetzt in Log schreiben muss, weiß ich nicht. Überzeugt mich wenig. Also ich sag mal, es ist ein, er wird die Welt ja eh nicht ändern. Das, ja. Das ist vergeben Lebensmüh. Können wir ihn bestätigen aus leidvoller Erfahrung. Ja, ja. Aber wobei ich seinen reinen Text erstmal komplett unterschreiben würde. Also wirklich vom ersten bis letzten Wort kann ich das unterschreiben. Definitiv. Und ich finde es auch konsequent. Und ich finde seine Toleranz bei diesem Account-Splitting, würde ich so sagen, nee, da bin ich auch nicht tolerant. Das lasse ich auch nicht zu. Also da solche Sachen lösche ich bei meinen alten Caches. Das mache ich. Oh. Nee, wenn da jemand kommt oder so, das akzeptiere ich nicht, weil das dann sollen sie nochmal hingehen. Also ganz ehrlich, wenn ich dann die ganze Gegend abgegrast habe und muss immer noch weiterfahren und splitte immer meinen Account auf, weil ich mich trenne oder weil ich, keine Ahnung, selbst auch mal unterwegs sein werde, dann gehe ich halt immer nach oben, so nochmal wieder los, das ist so. Ja, so absurd schließt das auch davon ab. Also, ja. Und das führt auch immer wieder zu Streitigkeiten. Es ist alles so, ja. Also, die grundlegende Sache ist, du stehst mit deinem Nick im Logbuch und wenn du das nicht tust, ja, dann nützt es auch nichts, wenn du als Hans Wurst drin stehst und jetzt bist du aber Hans im Glück. Ja, dann so ist das halt Pech. Ja. So einfach kann das Leben sein, aber für manche ist es halt. Dann warst du damals gut und hast vielleicht nur mit Hans gelockt, dann hast du Glück gehabt, dann kannst du ja, aber ansonsten ist halt Pech. Genau. Ja, genau. Sehe ich auch so. Also, naja. Dann kommen wir nach Sachsen. manchmal werden so Vorurteile dann auch nochmal unterschrieben. Dabei sind das eigentlich nette da. Aber wir nehmen mal GCA78C3, GCA78C3, der wahre FTF-Gescher. Der Owner ist Rosi und Stini. Veröffentlicht am 29.04. und am gleichen Tag kommt dann schon von Rago: Der Behälter wurde auf privatem Grund und Boden gelegt, ohne die Besitzer des Grundstücks zu fragen. Dies verstößt gegen die Regeln von Groundspeak, N.A. Dann kam Matt Wurststulle. Schöner Name, Matt Wurststulle. Wurde in der Nano entfernt? Lässt man hier Leute umsonst durch die Gegend kutschen? Es sollte eine sofortige Archivierung stattfinden. Der Cash wurde ungefragt am Briefkasten des Wohnhauses, in dem Rago 82 wohnt, angebracht. Hier scheint es private Unstimmigkeiten zu geben, die über Geocaching ausgetragen werden. Die Vermutung liegt nahe, dass hier Klüngelei im Spiel ist. Siehe, geht's hier irgendwas. Sowas sollte nicht geduldet werden. Das wahre FTF, bla bla bla. Auch ein NA. Dann wurde das Ding von den Ownern wieder archiviert. Es ist nie unsere Absicht gewesen, so viel Trubel in die Szene zu bringen. Es ist unverständlich, dass über Logbucheinträge versucht wird, etwas zu regeln. Wir als Owner reden mit allen Geocachern. Ja, ihr Pappnasen, aber wieso legt ihr dann am fremden Briefkasten? Also, sorry mal, seid ihr hohl oder? Wie soll ich sagen? Ich kenne die beiden nicht, aber die Begründung ist schon selten dumm. Also, wenn ich am fremden Briefkasten, das meine ich aus Versehen. Und ich denke nicht, dass es zufällig so war, dass auf einmal jetzt auch der eine Ragu da wohnt. Also da, naja. Ja, ist schon. Ja, die scheinen sich aber in dieser Notiz von Mitwurststulle ist ja ein bisschen was drin an Bildern auch. Die haben sich ja anscheinend bei irgendwelchen Caches vorher auch schon mit dem FTF gestritten. Der Rago und die Rosi und Stini. Ja, also, ja. Trefft euch auf der Straße, zieht den Colt und schaut euch. Dreijährige wirklich, also ja. Ernsthaft, ich verstehe solche Leute immer nicht. Ist das für die noch Hobby oder ist das irgendwie so? Ja, also das geht ja auch schon über Schwanzvergleich hinaus, ne? Das sieht so nach Rändern aus. Da haben die sonst nichts zu tun im Leben. Ich habe keine Ahnung. Also ich finde das auch sehr seltsam. Aber muss ein schöner Briefkasten sein, ja. Ah, Matt Wurstulle ist hier bei mir in der Gegend bekannt als FTF-Jäger. Ah, okay. Da bin ich immer etwas vorsichtig bei den Logs. Ah. Ich habe ihn nicht. Ah, also ist alles schlecht. Ah, okay. Muss aber besonders schöner Briefkasten sein. Typisch deutsch. Das würde ich auch unterschreiben. Das ist wie, ja. Das typisch deutsch, ja. Das trifft es gut, ja. Das stimmt. Ah, nein. Ich gehe auf Rente zu. Ich bin gespannt, ob ich auch so verquert werde. Dann. Ja gut, ich bin jetzt schon verquert, aber ob es dann noch schlimmer wird. Man weiß es denn nicht. Ich glaube, das setzt so schlagartig ein, Jörg. Irgendwann kommt dir der Punkt, das kriegst du gar nicht mit. Auf einmal wird es komisch. Für die anderen, für einen selbst ja nicht. Ne? Ja, das stimmt. Jetzt kommt der nächste. Ich bin gerade am Scrollen, ich muss mal gucken. 26.04. Da ist ja irgendwas ganz komisch gelaufen. Habe ich hier einen falschen Cash? Nee. Machen wir den nächsten. GC474Q3. GC474Q3. Mobilitätsdrehscheibe Mahndorf. Und was bin ich wieder froh, dass ich immer Bildschirmkopien mache. Da ist nämlich alles weg. Ah, siehst du. Wann ging das hier überhaupt los? Mal gucken hier. Könnt ihr leider wieder nicht nachschlagen. Irgendwann kommt, mal gucken hier. Nee, die sind noch alle da. Es ist nur das komische Reviewer. Was ist denn bloß Reviewer Attention Requested? Ist denn das überhaupt? Das ist doch kein NA, oder was? Wie gesagt, diese Logart-Geise. Also im Original gab es einen Log vom 26.04.2023 von Xavier 2089 und oben drüber steht Reviewer Attention Requested. Digga, wollt ihr mich töten? Nix da. Ich weiß gar nicht, was Reviewer, wann kommt denn Reviewer Attention Request? Sagt mir gar nichts. Warte mal, wenn ich jetzt auf Log Geocache gehe. Ja, ich habe auch gerade, ich mache das auch gerade, aber es gibt, das gibt es da nicht. Also ich nehme eine Ride Note und dann Report a Problem. Nee. Asa, vielleicht bei Asa? Nee, bei Asa kommt's. Ja, ich will das jetzt nicht abschicken, dann kriegt er da ja eine Mail und so, das will ich mir nicht antun, aber also das wundert mich. Ein sogenannter Ra, ja, aber wo ist denn das Ra her? Ein sogenannter Ra, kenne ich nicht. Sag mal, wie der Noctis, wie, was muss ich denn locken, um so ein Ra zu generieren? Scheiße, bin ich jetzt so alt, dass ich gar nichts mehr weiß beim Cachen. Warte, ich habe ihn noch nie gesehen. Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Oder ich gucke hier auch gerade, Logbuch ist voll. So, jetzt hat der Interceptor Link reingehauen. Was steht hier? Da steht. Needs irgendwo. Archiv mit Needs. I remember sometimes ago there was a survey created. Ja, there was a survey, aber das ist ja nicht gemacht worden, oder was? Notiz schreiben, Problem melden. Ist ja seltsam. Sollte archiviert werden. Nee. Keine Ahnung, weiß nicht, wie man das. Auch seltsam. Wie man das jetzt hier. Irgendwas ist wohl wieder faul. Naja, falls das mal irgendeiner erklären kann. Ich lese jetzt nicht das ganze Forum durch, das ist zu viel. Ja, habe ich aber jedenfalls noch nicht gesehen. Ist mir tatsächlich neu. Aber Digga, wollt ihr mich töten? Nix da. Sehr schön. Ja, war sehr in der Kürze liegt die Würze, hat er gut gemacht. Guck mal, aus Versehen eine geile Überleitung zu GCA7MBX. GCA7MBX. In der Kürze liegt die Würze. Genau, gepunktet ist am 23.04. Ja. Und auch gefunden am 23.04. Hier war dann endlich mal wieder ein leeres Logbuch zu finden. Und am 26.04. Archiv, weil geklaut. Genau. Tattoo Grizzly, sehr erfolgreich beim Verstecken mit 67 von erstaunlich. Cache Ekim, also Cache-Ekim, hat 22.317 Funde und hat einen DNF gelockt. Wow. Muss auch mal positiv erwähnt werden. Ja, das stimmt. Es gibt noch ehrliche Menschen. Ja. Der hat nicht irgendwelche Lockfreigaben oder sonst irgendwas gemacht. Zumindest wissen wir nichts davon. Dann haben wir GCA7, TZ8, GCA7, TZ8. Was hatten wir bei dem eigentlich gedacht? Da fand ich die Geschichte irgendwie schön. Jetzt mal schauen. Er erzählt wirklich eine ganze Story über Emma. Das finde ich, weiß ich auch nicht. Weiß ich unbedingt erwähnenswert, aber ich fand ihn irgendwie schön. Ach, Emma ist ein Huhn, ne? Ja, und er hat so ein Listing, wo er sich über seinen Huhn auslässt. Also, ist einfach schön. Am Anfang war sie noch schüchtern und versucht sie sich zu befreunden. Und also irgendwie, ja, ist einfach mal zum Auflockern da drinne. Schöne Geschichte, guckt es euch selbst an. Die Emma. Genau. Gott, jetzt komme ich gar nicht hinterher hier. Deep Gold kommt jetzt. Deep Gold ist, genau, GC4W9H7, GC4W9H7, Deep Gold. Wieder einer von den ganz besonderen Caches. Die kann man nun für sinnvoll halten oder nicht. Ich halte sie eher nicht für sinnvoll. Liegt auf jeden Fall in 2431 Meter Tiefe. Und also, zwar so mitten im Meer, aber ja. So nicht irgendwie so an der Küste längs, ne? Und 3 Kilometer raus, nein, sondern mitten. Ja, also wirklich komplett sinnlos. Aber es gibt ja immer einen, der um die Ecke kommt. Und ja, ich scroll vor allem mal. Also, was ich gar nicht verstehe, ist, ach, da hat er angefangen am 3.1.2014. Und dann, eine Note bevor, achso, da hat er, weil er was reingetan hat. Und da muss man mal gucken, also, Write Note mit Blabla. Wirklich belanglosen Blabla. Ja. Dann die ersten Bekloppten mit dem DNF. Wo man sich ja schon fragen können, warum man bei so einem Cache DNF lockt. Ja, und dann kommt da welche mit der Note mit TB in und TB out und so zwischendurch. Also Leute, ey. Ja, also jede Menge DNFs, das finde ich auch erstaunlich. Und dann tatsächlich auch noch die ersten Fundlogs. Also ich finde, ihr habt den Cache deswegen mit reingenommen, weil es einfach so, das ist praktisch eine Leinwand der Idioten. Also wirklich, es ist wirklich beeindruckend, wie viele Schwachköpfe es gibt, die da jetzt irgendwas loggen. Aber der eine DNFler zumindest, am 29.11.2015, der ist wohl vor Ort gewesen, ist aber nicht tief genug getaucht. Also zumindest hat er ein Taucherfoto dabei. Immerhin dann gesagt, okay, ich habe ihn nicht gefunden. Ne? Dann geht's, wenn es denn glaubwürdig ist. Auch der jetzt den gefunden hat, dann gebe ich dir mit blub, blub, blub hier in der letzte. Oh Mann, der sieht eigentlich auf seinem Fotos geistig normal aus, aber offensichtlich ist er das nicht. Vielleicht ist das ein altes Bild. Ne? Vor dem Taucht. Stimmt, da kann er zu Sauerstoffknappheit und so kommen. Also ich finde es immer wieder beeindruckend. Ich habe die nochmal reingenommen. Da kann man mal gucken, wie viel Schwachköpfe es gibt. Also die NAs, die Right Notes sind ja genauso hohl. Das ist eine völlige Sinnlosigkeit. Also naja. Wollen wir euch zu lange drauf rumreiten? Das sind ja nur mal so Auflockerer für zwischendurch. Aber es zeigt halt immer wieder so unerreichbare Caches. Das hat auch irgendwie eigentlich keinen Sinn. Ne? Also das ist... Ich verstehe den Sinn. Ich weiß nicht, was das ja wirklich bewirken soll. Aber wir werden es trotzdem immer wieder drauf rumreiten. Dafür sind wir Boulevard und wollen den Berühmten helfen, berühmt zu werden. Genau wie beim nächsten GC46E6V, GC46E6V, Planetenweg Norderney. Und was wäre besser geeignet, um Stars zu küren, als ein Planetenweg? Eben, da sind wieder Sterne aufgegangen. Stellinger, nee, Stellinger hat ja... Ach guck mal, das scheint jetzt beim NA so zu sein. Bei Stellinger steht ja auch drüber, Reviewer Attention Requested. Also das scheint neu zu sein. Ah, da stand letztes Mal noch NA, oder nicht? Warte mal, jetzt müssen wir hingucken hier. Nee. Aber bei der Aufnahme steht auch schon Reviewer. Da guck mal, dann haben sie da was geändert. Ja, auf jeden Fall kann man da drunter dann wieder gucken. Team planlos Cache, tolle Kühen. Ich dachte, den kennen wir doch auch schon irgendwie. Der lockt doch auch alles, was ich schnell auf die Bäume komme, oder nicht? Auf jeden Fall haben sie alle schön gelockt, ein Cache, der überhaupt nicht mehr da ist. Die haben sich nicht mal mehr die Mühe gegeben, Fotolog draus zu machen. Doch, der Entschärfnix zum Beispiel, der hat gefunden und hat nachher noch das Foto angehängt. Ja, aber tolle Kühn nicht. Nee, das stimmt. Nein. Der hat nicht mal das als nötig angesehen. Ja, aber mit 18.000 Funden, da müsste es auch nicht. Kommt darauf an, wie lange er dabei ist. Da bin ich mal vorsichtig geworden. Das geht sogar. 2013 ist es immer noch viel, aber... Ja. Oh, das ist wichtig. Dieser Account wurde bis zum 13.28.19 unter WinLars geführt. Gut zu wissen. Hat er wahrscheinlich von Microsoft Ärger gekriegt, wegen der Ähnlichkeit vom Namen. Ne? Ja, das kann natürlich sein. Ja. Ah, da ist ein Foto von ihm. Guck an. Ja, da halten sie irgendwelche virtuellen... Braucht ihr nicht machen, ihr seid eh nicht glaubwürdig, wenn ihr Caches lockt, die nicht da sind. Also auch da könnt ihr wieder gucken, wer seine Zahlen wie zusammenbekommt. Ist jetzt aber ein NA gesetzt, also von daher ist da bald mal Ruhe. Ja, der Revue hat ja auch schon erstmal sich eingeschaltet, ne? Was hat Tiefe von 2431 Meter unter dem Meer? Kann man das mit Tauchen schaffen? Ja, mit Tauchboot, aber Tauchen selber mit Sicherheit nicht. Ich weiß gar nicht, wie tief kann denn so ein Mensch eigentlich tauchen? Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist gar nicht so sehr viel, weil das Problem ist ja, du würdest ja gar nicht mit dem Sauerstoff auskommen. Du musst ja, wenn du so und so tief bist, schon Pausen machen. Ich weiß gar nicht, wie viel Meter, aber dann musst du ja, sonst kollabierst du ja. Ja, aber irgendwann ist ja auch das Ohr durch mit dem Thema, ne? Also so richtig durch. Ne? Also ja. Reicht ja auch. Ich wollte gerade sagen, 40 Meter. Ich glaube nämlich hier, wir haben hier doch diesen See hier in Hamar oder Hemmoor oder was das ist. Und der ist, glaube ich... Der Kreidesee da, ne? Ja, der ist, glaube ich, über 40 Meter. Und da musst du schon in so Pausen einlegen, wenn du von unten wieder hochkommst. Ah, genau. Zu diesen 214 Meter schaffte der österreichische Apnoe-Taucher. Mhm. Naja, mit einem richtigen Taucheranzug, so, sei mal, der so Richtung Militär schon geht, müssen wir vielleicht noch ein bisschen tiefer kommen. Aber 2400 Meter wirst du jedenfalls nicht schaffen. Da dürfte dir jeder Taucher ans Einfaches zusammengedrückt werden. Ja, ich wollte sagen, irgendwann bist du halt, da kann sich der Körper gar nicht mehr gegen wehren, dann bist du halt eine Wurst. Ne? Ja, zack, Spiegeleier. Also würde ich nicht riskieren. Ah, Scheiße. So, wo sind wir jetzt überhaupt? Da. Genau, ja, wir sind, glaube ich, bei. Genau, das Gleiche, ne? GC7V131, erster Zeitzer Kindercash, die Eule. Ja, und auch da wieder fleißig, found, obwohl der Cash definitiv schon lange nicht mehr da ist. Ja, es ist einfach peinlich. Aber, wie gesagt, ist vielleicht ein bisschen langweilig manchmal, aber wir nennen sie trotzdem, kann man immer mal ein Auge drauf werfen, wo man Arschgeigen findet. Und davon haben wir noch einen letzten, den GC79EJV. GC79EJV. Die Bergung des Brandtauchers. Ja. Auch da, keine Dose mehr da, ist egal. Doch, bleib da kommt weiter long. Alle um die Ecke, 20.000. Ja, da sind schon ein paar größere bei, ja, das stimmt. Ja. Isländerin, ja. Crash Mools, ABC-Gärtner, man muss sie auch mal nennen, so ist es ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass sie zu kurz kommen. So. Die kleinen Stars der Szene. Profis aus Hannover, ja. Ja, dann sind wir gestolpert über einen. Wie geil, ne? Über eine eBay-Kleinanzeige. Da war jemand, der hat, suche jemanden, der mir ein Geocaching für Heiratsantrag macht. Hallöchen, ich suche jemanden, der mir hilft, für meinen Mann ein eigenes Geocaching zu entwerfen in Form eines Heiratsantrages. Preisvorschläge zur Erstellung einfach schicken, freue mich über eure Unterstützung. Vielleicht kriegen wir das hin. Ja. Es gibt schon absurde Sachen. In Brandenburg-Belitz, ich meine, da hätten sie ja wirklich, Belitz ist ja mittlerweile auch dicht, aber da hätten sie richtig einfach machen können sonst. Also ja, du machst allein schon die Anreise aus Hannover rüber, kostet auch schon ein paar Mark, ne? Ja, das stimmt. Ja, was hätte er vielleicht nicht, der Community-Manager machen können, der wohnt doch in der Nähe da. Ne? Ich weiß nicht, ob der noch Community-Manager ist, weiß ich auch nicht. Ich habe auch zweimal was von gehört und dann nie wieder. Ich weiß aber auch gar nicht, kann man nicht sehen, gelöscht. Ja, aber ob das einer jetzt gemacht hat für sie oder nicht, ist unklar. Naja, auf jeden Fall. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, es sei denn, diejenigen hören zu. Ja, dann dieses herrliche Bild. Ich habe jetzt mir nicht den Link rausgesucht auf Instagram, aber nachdem die grasenden Reporter weg sind, vielleicht hat sie auch nur die Haare umgefärbt, das weiß ich nicht, wurde jetzt offensichtlich beim Geheimpunkt eingestellt. Da haben sie so eine Schwarzhaarige mit blonden Enden, sieht so ein bisschen südländisch aus. Die ist jetzt wohl immer in den Videos, tritt die da, also arbeitet wohl irgendwie für ihn oder was. Da steht die jetzt dick schön mit einer Fluppe Marihuana in der Hand. Ich weiß auch nicht immer, dieses familiengeeignete Hobby, solange dieses Marihuana noch nicht erlaubt ist, weiß ich nicht, ob es so klug ist, das immer überall ins Bild zu halten. Also ein bisschen dämlich wirkt das auch. Also, ja, ich wollte, es ist. Vielleicht, wenn man davon zu viel geraucht hat, vielleicht kommt das dann. Vielleicht ist, ja, ich meine, das soll ja irgendwie so alles dann scheißegal sein, ne? Mhm. So, vielleicht ist es dann auch irgendwann braucht so. Vielleicht braucht man das auch, wenn man in der Firma arbeitet. Nee, finde ich jetzt schön. Das heißt, der Drogenpool ist jetzt nicht mehr beim Geocaching-Magazin, der soll jetzt zum Geheimpunkt gemacht. Ich finde, er nimmt auch alles mit, was man so kriegen kann, also alles, was scheiße ist und was man bei einem familiengeheimten Hobby vielleicht nicht bringen sollte, schafft er erfolgreich in seine Instagram-Stories reinzubringen. Also, wer ein paar schöne Fluppen, also ein bisschen Marihuana sehen will, der guckt bei Geheimpunkt, da findet er welche auf Instagram. Und schön mit eingebaut für Cash-Werbung. Ich finde auch so Vorbilder in der Szene immer gut. Ja, also auf jeden Fall. Ne, das sollten auf jeden Fall die Profis übernehmen. Da sind wir hier genau richtig. Da können wir auch davon ausgehen, dass er gar keine Socke in der Unterhose hatte, sondern dass das so eine Rolle war. Ja, stimmt. Das. Wobei ich habe heute gerade gehört, also Deutschland hat ja wieder wirklich, also ich finde ja, also wenn man, also was Deutschland wirklich konsequent macht, ist ja verkomplizieren. Also Marihuana soll ja jetzt hier legalisiert werden. Also ob das nun kommt oder nicht, ist mir ehrlich gesagt sowas von scheißegal. Ich habe das noch nie geraucht, ich werde das auch nie rauchen. Ich brauche nichts, um mein Gehirn zu vernebeln. du darfst nur 50 Gramm, nee, wie war das jetzt? Du darfst pro Tag nur 50 Gramm kaufen. Bis zu einem bestimmten Alter nur 30 Gramm. Und sie möchten, dass das dann auch angepflanzt werden darf, aber du darfst nur 3 weibliche Pflanzen haben. Ich kenne jetzt den Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Pflanzen bei Marihuana nicht, aber du darfst nur 3 weibliche Pflanzen haben. Und das soll dann so in Clubs angebaut werden und nur Clubmitglieder dürfen das kaufen oder irgendwie so. Ja, ja, genau, man muss sich jetzt im Club anmelden, ne? Ja. Ja. Und draußen rauchen darfst du erst ab 20 Uhr oder sowas ähnliches. Aber ich bin jetzt auch jetzt nicht der Experte, also ich kann da nichts zu sagen, aber sind nicht irgendwie auch 50 Gramm ganz schön viel? Ich kenne das noch, ich habe ja früher geraucht, das ist doch mal eigentlich so ein Tabakbeutel voll. Also, nee, okay, ist nicht viel, okay, gut. Also 3 weibliche blühende Pflanzen, das heißt, wenn ich, würden die zu verschiedenen Zeiten, kann ich mir verschiedene kaufen, dann habe ich 30 Pflanzen, die blühen dann aber immer nur 3 gleichzeitig. Also was für ein absurder Schwachsinn. Auch erst ab 16 oder nur wenn du in diesem Club bist, darfst du das ja. Ja, und die das jetzt, die jünger sind und sich was besorgen, die werden das dann natürlich nicht schaffen, wenn das ja im Club ist. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Kriege ich denn so eine Bonuskarte mit Stempeln drauf oder was? Und geil, wenn ich zum Dealer gehe, muss ich meine Bonuskarte mitbringen, oder was? Also das ist alles so. Wie bekloppt kann man das machen? Der hat das neulich auch versucht, in der Fernsehsendung irgendwo zu erklären. Ich habe auch nicht so richtig gereilt. Also ich frage mich immer, wie machen die Holländer das? Wie viel ist denn da pro Tag erlaubt? Weil ich sag mal, ich höre jetzt nicht über Holland, dass sie ein massives Problem damit haben, dass es nicht gut gehandelt wird da. Doch. Warum kann man. Oh, die haben extremste Probleme. Ist das so? Die haben seitdem überhaupt erst eine Mafia, weil die Idioten zwar das erlaubt haben, dass du da rauchen darfst, aber nicht den Anbau. So, das heißt, die Nachfrage ist tierisch gestiegen. Es gibt aber keinen, der das verkaufen kann, außer die Gangster. Also dämlicher ging es gar nicht mehr, als was die Holländer da gemacht haben. Die wollen das ja sogar jetzt schon zurückdrehen, weil die massivste Probleme mit organisierter Kriminalität haben. Ah, okay, gut. Also ist der Ansatz mit dem, man darf auch selbst anbauen, ja nicht der verkehrteste, okay. Nein, der ist eigentlich sogar gut. Also was sie da am Anfang angefangen haben, war wohl gut. Also kommt ja alles von unserem Gesundheitsminister. Und das wurde auch alles... Die Idee war alles gut, aber alle haben ihm gesagt, hör mal, wäre ja schön, aber wir sind in Europa, das geht gar nicht mit der europäischen Gesetzgebung. Und wie unser Gesundheitsminister so ist, holst du Bratze aus ganzer Regierung, gib mal zur Seite, ich mach das schon, ja. Dann musste er jetzt so viel Entgegenkommen einbauen, dass es einfach nur noch irgendwie Wahnsinn ist. Also das ist unfassbar. Hätte er, was das Europarecht angeht, mal den Scheuer gefragt. die sagen schon alle, das ist der neue Scheuer. Genau, da steht zum Beispiel drin, Anbau und Erntemengen sind auf Bedarfsdeckung ausgerichtet. Es gibt Berichts- und Dokumentationspflichten zu erzeugten und abgegebenen Mengen. Ernsthaft, ich habe jetzt 3 weibliche Pflanzen im Garten. Wo? Jetzt muss ich irgendwo auf die Behörde gehen und anmelden, dass ich meine 7 Gramm du bist dann offiziell Marihuana geerntet habe. Also absurder geht es. Mitgliedsbeiträge von diesen Vereinen decken die Selbstkosten, gestaffelt nach Abgabemenge. Das muss man sich mal vorstellen, was sie jetzt also eigentlich wollen, oder er eigentlich will, dass da Kiffer, die es jetzt nicht so mit der Ordnung hat, die sollen jetzt einen Verein bilden. Ich sag mal, das hackt doch völlig, oder nicht? Ja, das ist... Die Anzahl der Mitglieder je Vereinigung wird auf maximal 500 begrenzt, mit einem Mindestalter von 18 Jahren und Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland. Die Anzahl der Vereinigungen kann nach Bevölkerungsdichte begrenzt werden. Ja, ist klar. Wirklich, unfassbar. Es wirklich ist, das kannst du doch nicht mehr glauben. Wer denkt sich so viel Dummheit aus? Die Abgabe an Heranwachsende unter 21 Jahren ist begrenzt auf eine Menge von 30 Gramm. Also, ernsthaft, wer soll denn das prüfen? Die schaffen nicht mal die Hundescheiße von der Straße zu kriegen. Aber das wollen sie dann überprüfen, oder? Ich wollte gerade sagen, dann denkst du hier irgendwie, ist Osterfeuer? Nee, das ist nur die Jahreshauptversammlung des örtlichen Vereins. Genau, nur die kippen gerade alle. Herrlich. Die dürfen leider nicht mehr zum Kiffen, es sei denn nach 20 Uhr. Na, aber Osterfeuer ist ja meist nach 20 Uhr. Ne? Es gilt gleichzeitig ein Verbot der Ausgabe von Alkohol, Tabak oder anderen Genuss- und Rauschmitteln. Alter, Liz. Vor allem kannst du da seitenweit blättern. Also, ich kann es nicht fassen, wie man eine Idee, die jetzt vielleicht für Kiffer gut gewesen wäre, so an die Wand klatscht. Ja, und ich meine, der Ansatz sollte eigentlich gewesen sein, so habe ich das verstanden, die wollten ja eigentlich, dass die Leute einen legalen Weg finden, sauberes Zeug zu kaufen und nicht irgend so einen zusammengerührten Kräutermix. Ne? Ja, genau. So, und das ist ja vom Ansatz gut, dass man sagt, okay, man will diesen ganzen Schwarzmarkt, diese ganze Hehlerei oder die Hehlerei, Dealerei da aushebeln. Alles gut, aber guck mal, der Händler schreibt gerade, Anbau ist erlaubt, muss aber gemeldet werden. Genau. Ich sag einfach mal, ich streue einfach mal ein Balkonkraftwerk. Ja. Auch so eine gute Idee. Und die Meldung, kriege ich irgendeinen Zettel, den kein Mensch auf diesem Planeten überhaupt noch annähernd versteht. Oh, das ist so schlimm. Und dann ist ja so, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe, ich hatte ja schon neun digitalen Zähler, hat ja nicht jeder so einen mit Drehscheibe noch, ne? Ja, ich hab Drehscheibe. Drehscheibe habe ich bei der Wärmepumpe gekriegt, warum auch immer, keine Ahnung, aber beim normalen Strom habe ich einen digitalen gehabt. Ich habe jetzt aber neun smarten Zähler bekommen, obwohl meine Rücklaufsperre hatte und alles. Nein, es musste ein smarter Zähler eingebaut werden. Ja, aber das ist, glaube ich, das müssen die gesetzlich sowieso in den nächsten 2-3 Jahren machen. Ich glaube, das sind die also sowieso am Machen. Nee, die müssen bis 2035 ausgetauscht sein oder so, glaube ich, ne? Also, weiß ich nicht, da hat sich noch was getan. Also da bin ich nicht ganz sicher, wie da der Stand ist. Ich habe tatsächlich ja noch, ich habe einen mit Scheibe und ich durfte mir jetzt auch angucken, wie rückwärts läuft. Also das fand ich auch spannend. Nee, ich muss für den neuen Zähler hier keinen, nicht mehr Grundgebühren zahlen. Wollte ich auch gerade sagen. Soweit ich weiß, wenn du den nicht selber anforderst, dürfen sie das gar nicht. Also da tut sich im Moment aber auch sehr viel. Also das wollten sie unterbinden. Das sollte genau nicht passieren. Also ich habe jetzt das erste Mal tatsächlich, ich wusste das nicht, ich habe ja nochmal so ein zweites Balkonkraftwerk gekauft mit 600 Watt jetzt. Mhm. Das ist auch eine war jetzt keine China-Ware, sondern bei eBay, aber ein deutscher Anbieter und auch Markengerät. Und den Unterschied merke ich auch deutlich. Also die Platten waren nicht doppelt so schwer wie die von der anderen Anlage, was man ja erwartet hätte, sondern eher fünfmal so schwer und auch dreimal so groß. Und der Zähler hat das fünffache Gewicht. Und das Ding erzeugt auch nahezu 600 Watt. Schafft er nicht ganz bei mir, weil er nicht ganz optimal ausgerichtet ist. Aber der hat dann tatsächlich mal, also als wir Anfang Mai so eine Sonne hatten, tatsächlich mal richtig 550 Watt geliefert. Und da drehte das Ding im Keller das erste Mal rückwärts. Also wir haben doch nicht so viele. Ich hätte das nicht geglaubt, dass das passiert. Weil ich dachte, so Kühlschrank, Eisschrank, das reicht schon. Nee, drehte ganz langsam rückwärts. Bis ich dann den Wasserkocher anmachte, dann war es schnell vorbei mit rückwärts. Aber also tatsächlich dreht er ganz langsam rückwärts, ja. Und ich muss mal sagen, also bei mir schafft er ja ein bisschen mit Toleranz und so dann auch mal über 600, ne? Ja. Aber ich bin überrascht, dass das Ding an so einem guten Tag wirklich 5,5 Kilowattstunden produziert, ne? Ja, das ist ja ich bin bei 4,5, ja. Also bin da auch sehr zufrieden mit. Also kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr irgendwie Platz dafür habt, informiert euch da die Dinger. Ich habe das Ding bei eBay gekauft. Das war steckfertig. Also ich musste ernsthaft die Platten mit 4 Schrauben befestigen. Das ist das Einzige, was man halt irgendwie machen muss. Zusammenstecken, das ist alles wirklich, wirklich so wie Lego. Und am Ende irgendwo in eine Schokosteckdose. Ist zwar nicht erlaubt, interessiert aber keine Sau. Ja. Und funktioniert. Also wirklich und wirft Strom vom Dach, ohne dass einen das. Ich habe mal so durchgerechnet, die gute Anlage wird sich nach 4 Jahren wahrscheinlich schon gerechnet haben. Mhm. Die Billigkiste wird vielleicht 5 Jahre brauchen, wenn es so lange hält. Und die kriegt man, sag ich mal, so vernünftige Markenanlagen kriegt man, muss man gucken, aber schon so für 550 Euro oder so kriegst du guck bei eBay, 4,89 inklusive Versand. Siehst du. Ne? Das sind auch Tagespreise, ne? Also ich habe da mal vor 2 Wochen geguckt und jeden Tag das schwankte das. Also muss man einfach mal gucken, wer da ein bisschen Geld über hat. Das lohnt sich wirklich. bin ich fest mal überzeugt. Oh ja, natürlich recht, wenn man Hausbesitzer ist oder wenn man einen Balkon hat. Spricht man mit dem Eigentümer, die meisten mittlerweile gibt es da keine großen Probleme mehr. Also das wird auch irgendwann sich gesetzlich mit Sicherheit vorgeschrieben, dass das erlaubt werden muss. Ja. Ja, ja. Weil es ist einfach, also billiger kommt der Staat nicht an Energie. Also wirklich nicht. Einfacher kriegen wir unsere Energiekrise nicht in den Griff als das. Ja, ja, das ist so. Das ist so. Wenn jeder sich da die paar Mark, die, wenn er die dann hat, mal investiert, ja, dann hat der Staat, und man sieht das ja hier, also ich habe in der Nachbarschaft, ich war der Erste, dann sind sie alle wach geworden, ne, so ein paar Mal gefragt, was ist denn das und so, und was kostet das? Ja. Jetzt sind es mittlerweile, glaube ich, sechs ringsrum hier, ne, ja, die in den letzten Wochen nachgezogen sind und ja, das lohnt sich schon. Ja, muss ich auch sagen, absolut. Na gut, den nächsten lassen wir aus, der ist einfach langweilig. Den hatte ich am Anfang mit reingenommen, falls wir nicht genug zusammenkriegen, aber der war wirklich nicht interessant. Aber wir kommen dann zum GCA0FEP. GCA0FEP. Das fand ich einfach schön. TB Hotel Steller See. Ich muss mal jetzt runterblättern, damit ich jetzt auch das richtige Log finde. Es geht um den FTF. Von Bröselitz. Zufällig war ich gerade in der Nähe, also kurz runter von der Autobahn, dreimal links, schwupp, ist man da. Viel Suche war nicht vonnöten, aber ich habe mein Bestes gegeben, um diese brandneue Dose wieder einigermaßen zu verstecken. Im Log hat er es formuliert, ein FTF habe versucht, ihn besser zu verstecken als vorgefunden. Finde ich jetzt für einen FTFler irgendwie auch schon ein bisschen frech, oder? Ja, das kann man so machen, macht man sich aber keine Freunde. Ja, das stimmt. Ich gucke gerade, also der Gag ist ja auch einfach, der ist ja nicht lang. Ich gucke gerade beim Chat, weil diese Balkonkraftwerke liegen mir auch mal am Herzen. Die Anforderung an den Zähler für den Betrieb eines Balkonkraftwerks und warum er nicht rückwärts laufen darf. Ja, hast du recht, aber ich habe das Ding sowohl angemeldet offiziell bei meinem Stromanbieter und ihm geteilt, wann der in Betrieb geht. Und wenn er sich nicht drum kümmert, so sorry, nicht mein Problem. Und die Petition im Bundestag zur Vereinfachung der Anmeldung von Balkonkraftwerken, ja, brauchst gar keine Petition. Habeck hat irgendwo in irgendeiner Sendung sogar schon mehr oder weniger gesagt, jupp, die werden bald rückwärts drehen dürfen. Das, ja, das werden wir dieses Jahr noch erleben. Die Regierung kann sich ja nun nicht hinstellen und sagen, ja, da erlauben wir alles nicht. Wir haben zwar Energiekrise und nächstes Jahr soll das mit dem Gas noch schwieriger werden, aber Balkonkraftwerke machen wir ganz kompliziert. Glaube ich nicht dran. Also ich glaube, dass wir da sehr schnell eine sehr große Vereinfachung sehen werden. Über kurz oder lang kommen wir ja eh nicht drum herum. Die werden dann nach und nach versuchen, die Zähler zu wechseln. Das ist dann so, ne? Weil mir hat er hier erklärt, die müssen halt die Netzbetreiber oder nee, die Netzbetreiber sind ja doch erstes hier die Netzbetreiber, sie müssen nachweisen können, wo der Strom herkommt. So, und deswegen müssen sie halt auch sofort nachweisen, wie viel eingespeist wird, und nur deshalb muss der Zählerwechsel erfolgen, hat er mir erklärt, ne? So, und ja, ich kann es auch nachvollziehen, wenn hier 10 Leute ein Balkonkraftwerk auf dem Dach haben und sind alle im Urlaub und dann werden auf einmal irgendwo lustigerweise 6 Kilowattstunden eingespeist den ganzen Tag über und keiner weiß, wo die herkommen, oder das machen dann vielleicht mal 100 Leute und hast du 60 Kilowattstunden, das ist vielleicht fürs Netz auch nicht so gut, ne? Also. Ein Kollege in meinem Forum hat das auch so gemacht und vom Stromanbieter die Ankündigung über 50.000 Euro Strafzahlung bekommen. Ja, sollen sie mir schicken, freue ich mich jetzt schon drauf. Also der Anwalt ist schneller, den nehme ich mir schneller, als du gucken kannst. Das glaubst du aber, das ziehe ich durch. Ich melde das an die, die kümmern sich nicht drum und ich soll eine Strafe zahlen. Ich glaube, es hackt. Davon mal ab, also muss man mal ganz klar sagen, bei uns ist die EWE oder was auch immer ihr für einen Stromanbieter habt, die Rechte des Stromanbieters enden an deinem Hausanschluss. Punkt. Mhm. Das ist sein Problem. Ich kann hier in meinem Haus letztendlich eigentlich machen, was ich will. Ja, manche Sachen müsste ich vom Elektriker anschließen lassen, ist aber auch nicht vorgeschrieben. Die Geschichte mit der Steckdose, dass meine Schoko-Steckdose ich nehme, ist auch schon so gut wie gekippt. Europaweit gilt das schon gar nicht mehr. Also glaub mir, es wird sich natürlich, der Stromanbieter droht dir erstmal mit was, wenn er irgendein Bekloppter sitzt, ziehen die niemals durch. Stell dir mal an die Presse vor. du kaufst ja ein Balkonkraftwerk, tust was Sinnvolles für den Klimaschutz und dein Stromanbieter verklagt dich. Der wird sich sehr freuen, wenn die Bild-Zeitung kommt. Ja, und ich, wenn er sagt, er möchte gerne die Steckdose sehen, ob es wirklich eine WLAN-Steckdose ist, dann würde ich sagen, als allererstes guckst du mir erst mal meinen Heißlüfter an. Der hat nämlich 2.500 Watt, ob der Stecker vernünftig ist. Brauchst du gar nicht. Nein, ich weiß, weil das geht ihn gar nichts an. Ne? Alle anderen Geräte interessieren ihn auch nicht. Er hat keinerlei Berechtigung, auch nur danach zu fragen, wie du es angeschlossen hast. Und die Schoko-Steckdose wollen sie nur deshalb nicht, weil da diese halbe Sekunde, die der Wechselrichter braucht, wenn der Stecker rausgezogen ist, bevor er spannungsfrei schaltet, da könntest du eine gewischt kriegen. Darum geht's ja nur. Aber wer fasst dann in dieser kurzen Phase den Stecker an vorne? Also das ist ja... Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass es nur eine einzige deutsche Firma gibt, die diese Stecker herstellt. Ja, ja. Der Wieland war ja kein großer Erfinder, sondern es ist einfach eine Firma. Ne? Ja, die das sehr klug eingefädelt hat. Ja, ja. Wenn man schon einen Zähler mit Rücklaufsperre hat, speist man doch gar nicht ins öffentliche Stromnetz ein. Das ist ein Irrtum. Genau. Das tust du kriegst dann nur nichts dafür. Genau. Der Zähler erfasst das nicht. Ne? Ja. Genau, der erfasst das dann einfach nicht. Einspeisen tust du dann trotzdem. Ja. Ach Gott, wie süß Bußgeld. Ich hoffe, ich kriege sowas auch. Dann werde ich mich da gerne mit EWI auseinandersetzen. Da habe ich richtig Spaß dran, das durchzufechten. Das glaubst du aber. Aber da wird nichts kommen. Na gut. Dann haben wir noch einen. Ach, der war irgendwie süß. Büffelin, achso, da muss ich erstmal gucken. Genau. Nee, Büffelin nicht, wie heißt denn der Cache? Virtuell Reva 3.0. GC9P6QC. GC9P6QC. Virtual Reva 3.0 ist ein virtuell Cache und wurde am 30. November 2022 gelockt vom Büffelin. Mit Scopok, genau. Thanks for my first Earth Cache. Ja, auch irgendwie einfach, also die Meldung des Jahres, aber irgendwie ist einfach süß. Ja. So virtuell und Earth Cache, also er hat das Hobby, glaube ich, auch noch nicht lange mit. Mal gucken, wie lange ist er denn dabei? Seit das ist einer seiner ersten Caches wohl gewesen. Ich glaube, das ist eine Sie, aber. Achso, das kann natürlich auch sein. Ich fand es irgendwie niedlich, deswegen habe ich es mal mit aufgenommen, weil. Ach, das hat irgendwie was. Naja, Earth Cache virtuell, da kann man schon durcheinander kommen. Ach, dann habe ich einen noch, den habe ich jetzt gefunden. Archivierte Loggen haben wir ja vorhin schon gemacht. Dann habe ich einen, der mir jetzt noch so auffiel, den habe ich mal mit aufgenommen. GCA1JT0. GCA1JT0 Industrielles. Liegt zwar an einer flachen Ebene, es ist ein Zaun von der Firma. Und unter einer der Kappen steckt der Cache. Und da muss ich mal sagen, er hat es nicht gemacht. Er hat ihn auch darum gebeten, aber man wird halt ignoriert. Wenn ihr so einen Cache versteckt, das ist immer so eine Bitte an die Owner, wo ihr so unter diese Kappen vom Zaun was packt, was sowieso schon immer so eine Sache ist, macht bitte einen richtig, richtig guten Hint. Dieser Zaun da von dieser, das ist die Firma, die Eis, wie heißen die jetzt in Hasefeld? Ich komme nicht auf Eisbär. Nach. Eisbär, genau. Bei Eisbär. Da sind jetzt schon lockere 5 Kappen im Arsch. Der Pang ist schlecht, die Kappen sind ziemlich stramm und jetzt werden da alle Kappen vom Zaun gerissen. Bitte, bitte, wenn ihr unter Kappen was versteckt, was eigentlich sowieso schon so ein bisschen assi ist, denn irgendwem gehört dieser Zaun und diese Kappen gehen kaputt, da könnt ihr doch wetten, die sind einfach nicht darauf ausgelegt, ewig ab und wieder aufgesteckt zu werden. Dann schreibt doch bitte möglichst genau hin, wo der ist, damit oder das überlebt. Oder markiert die mit einem roten Punkt oder irgend so, ne? Pedro war auch da. Ja, wo war Pedro nicht? Ja. Nee, fiel mir so auf. Wollte ich noch mal wenigstens mal angesprochen haben. Allgemein wirklich aussagefähige Hints sind immer gut. Nicht wie tut hier nicht Not oder. Aber gerade wo was kaputt gehen kann, da ist es doppelt. Ich war jetzt neulich zum zweiten oder dritten Mal an einem Cache. Da steht als Hint Klassiker. So. Ja, oh, super. Kommt immer auf die Region an alleine schon. So, genau. Dann Straße im Wohngebiet, rechts an der Koordinate ist eine Bushaltestelle. Gegenüber ist auch ein Zaun. So, jetzt weißt du wieder nicht, denn stehen noch ein paar Hydrantenschilder rum, wo du die Kappen hochziehen kannst. Alter, da gibt's so viel Klassiker. Normalerweise macht man im Paddling eine Kappe von innen per Schraube fest und dann sieht man die auch schön von oben. Stimmt, war hier auch so gemacht. Leider ist der Zaun ein bisschen zu hoch, um das mal eben von oben zu sehen. Also ich hatte schon Probleme, das zu sehen. Also der Gedanke war gut, aber die Durchführung war, naja. Und selbst dann ist diese Kappe, wie viel Kescher soll die aushalten? Das ist Hartplastik, das ist nicht weich und auch nicht darauf ausgelegt, immer abgepult zu werden. Also ich finde diese Verstecke immer schwierig. Ja, ich sag mal, gerade bei Verkehrsschildern, die Kappen oben drauf, die werden ja ganz gerne mal dann irgendwie geweitet oder so, dass sie ein bisschen lockerer sitzen. Mhm. Das geht nur, aber diese Zaunpfostenkappen von diesen Doppelstabmattenzäunen, die sitzen ja so stramm drin, die sind ja auch dafür gemacht, dass sie nie wieder rauskommen. Ne? Ja, siehst du auch, dann wurde das mit Messer und Zange dran rummökelt, um den da hochzuziehen, lauter Kratzspuren am Zaun. Oh, das ist so schwierig. Ja. Jetzt haben wir noch einen Tipp, was Positives. Ein Iglo. Siöte Iglos. Also wir werden das, ich schreibe das jetzt nicht auf, wir werden den Link verlinken. Ist mir durch Zufall aufgefallen, habe ich irgendwo gesehen, ist für Kescher ja, die finden ja auch immer was Besonderes in der Natur interessant. Vielleicht ist es auch völlig langweilig, ist mir egal. Müsst ihr euch angucken. Ist ein Iglo in Finnland? Kann man buchen? Ich habe mal geguckt, ist echt nicht gerade billig, so zwischen 150 bis 200 Euro pro Nacht. Ist im Prinzip ein Iglo aus Glas, also aus Holz, naja, wie soll man sagen, also ein Holzgestell mit ganz nur Glasflächen rundrum und einem Bett drinne und zwei Hockern und einen Tisch oder so, aber eben rundrum Glas und das in der Winterlandschaft. Das ist echt, das sieht echt cool aus. Das ist wirklich stylisch, ne? Muss man sagen. Das ist schon schick. Ja. Sollen ziemlich scheiße sein. Also wenn du dann bei Booking findest du die tatsächlich auch. Haben wohl die Nachteile, die Straße ist da in der Nähe. Also die haben auch so ein paar Nachteile, um das mal vorsichtig zu sagen. Aber ist halt cool, so eine ganze Glasfläche mitten im schneebedeckten Wald. Das muss schon geil sein, da zu schlafen. Stelle ich mir schon spannend vor. Also wer sowas interessiert, in der Natur zu übernachten, hat mal was. Die finden, die wissen, wie es geht. Ja, und beheizt. Also es geht nicht um so einen normalen Iglo, sondern es ist wirklich nur ein Gebäude, das aussieht wie ein Iglo sozusagen. Ganz spannende Sache. Ja, dann haben wir es. Dann kommen die Cash-Tipps. Da hast du diesmal nur welche? Ja. Nee, der eine kommt von dir. Welcher? GCA6V C9. Ein Hase kommt selten allein. Echt? Der kommt von mir? Ja. Ach du Scheiße, wie alt wäre ich denn? Ich war fest davon überzeugt, der kommt von dir. Stimmt, warte mal, welcher war denn das? Genau, 6 Caches waren das. Moment. Ah, genau, Neuwiedental. Ah, ja. Jetzt, der war ganz am Anfang. Stimmt, der ist von mir. Ja. Der ist in Neuwiedental, also Fischbeck, wo ich so die Gegend. Sind 6 Caches, liegt im Moor, ist wirklich schön zu laufen da, ist eine tolle Gegend, ist ein Wasserschutzgebiet, also wirklich richtig schön. Und es sind 6 einfach zu finden, aber alle österlich gebastelt, nenne ich es mal so. Mhm. Und ist war schon wieder einmal verschwunden, hier sehe ich gerade, aber ist wieder da. Wirklich schöne Basteleien. Ich glaube, soweit ich weiß, die haben schon mal eine Runde gelegt. Ich glaube, das ist eine Mutter mit Kind, die halt mit ihrem Kind zusammen das bastelt und die den dann da auslegen. Alles so kleine Tupperdosen mit so Osterbasteleien drin. Einfach schön gemacht. Kann man wirklich gut ablaufen. Weiß nicht, 2-3 Kilometer maximal. Das ist eine schöne Länge für Kinder auch, ne? Ja, und wie gesagt, Naturschutzgebiet, gleichzeitig Wasserschutzgebiet, wirklich schön. Also macht einfach Spaß, kann ich wärmstens ans Herz legen. Stimmt, obwohl ich diesen Monat echt, ich habe schon 70 Stück voll oder so, aber das war der einzige, der wirklich schön war. Diesen Monat schon 70 Stück, Jörg, das ist ja... Ja, aber alles wirklich nichts, wo ich... Ja, hat mich alles nicht so. Ich sage ja, diesen Monat, ich habe meine freien Tage wirklich genutzt, um mal wieder zu cashen in Ruhe. Nach diesem ganzen Zahnarzt-Scheiß brauchte ich das mal wieder echt. Naja, und es war ja auch gefühlt bis vor 2 Wochen noch Winter hier, ne? Das war ja das Wetter auch eher so unter dem durchschnittlich, ne? Genau. Pro Person 864 Euro. Nee, das habe ich auch schon billiger gesehen. Da musst du mal genauer gucken. Da hatte ich einen für 170, glaube ich, pro Nacht gesehen oder so. Kommt ja auf die Jahreszeit an. Auf jeden Fall, egal, guckt euch das an, wer da Lust hat auf so ein Iglo da. Vielleicht gibt es auch verschiedene große, keine Ahnung. Ja. Ja, dann habe ich auch noch einen. GC19CFH Lübecks höchster Cache. Wer hat die nicht schon alles gemacht wahrscheinlich? Du hast ja auch geschrieben, was für 2012 da. Ich habe auch reingeguckt, musste ich echt grinsen. Da habe gedacht, ach du Scheiße, deswegen erinnere ich mich nicht. 2012, ja, schon eine Weile her. Ja, das ist quasi wie 544 to the top in Hamburg, nur für Bewegungsligastheniker, weil man kann nämlich in Lübeck in dem Kirchturm mit einem Fahrstuhl hochfahren. Und kostet auch ein bisschen Eintritt, glaube ich, 5 € Erwachsene und 1 € für ein Kind oder so. Aber kann man durchaus machen, weil die Aussicht da oben war schon ganz cool. Das hat wirklich Spaß gemacht. Lohnt sich auf jeden Fall mal, wenn man in Lübeck ist, auf den Kirchturm, das ist durch 50 Meter hoch. Und wenn man Glück hat, sieht man sogar die Ostsee von da. Ich weiß gar nicht, ob es da damals schon einen Fahrstuhl gab. Ja, da habe ich aber auch hier doch, da muss ein Fahrstuhl gegeben haben. Ich glaube, der Fahrstuhl war von 93 oder so, oder 99. Okay, okay. Und da ist auch keine Treppe hoch, da kannst du nur mit dem Fahrstuhl hoch. Ah, okay. Ich erinnere mich an den, also null. Ich erinnere mich an Lübeck, wir waren da ein verlängertes Wochenende. Wir hatten so eine geile Ferienwohnung, das war ein Hotelzimmer, mitten durchs Zimmer verlief die Stadtmauer. Das war der Gag da dran, ne? Die alte Stadtmauer war praktisch im Zimmer. Das war richtig, also ein tolles Zimmer und tolles Frühstück gab's da erinnere ich mich alles dran. An den Cache selber tatsächlich gar nicht mehr, muss ich sagen. Ist einfach zu lange her. Stadtmauer im Hotelzimmer. Ich habe neulich für Urlaub 2024 mal so ein bisschen Interesse halber Kroatien geguckt. Da habe ich eine Ferienwohnung gehabt. Die haben die quasi um einen Felsen rumgebaut, das Haus. Oh, cool. Also im Wohnzimmer hast du halt so eine alte Felswand drin gehabt. So die hing so halb rund von der Decke und so. Total geil. Also, ist das nicht so teuer geworden, in Kroatien? Soll das so teuer geworden sein? Nee, ich sag mal so, 12 Tage Ferienwohnung lag so bei 1200 Euro. Euro. Ist ja das Normale, ja. Das ging also, das war okay. Aber ich habe gesagt, Kroatien jetzt und im Sommer, das wird ja auch nicht kälter da. Nee, da ist gut warm, sicher. Genau, deswegen haben wir gesagt, das vielleicht dann doch eher nicht. Ne? Aber das fiel mir gerade so ein, wo ich dachte, wo habe ich neulich noch was gesehen, wo so ein halber Berg das war diese Ferienwohnung in Kroatien. Ja, muss ja bald zuschlagen, wird ja immer weniger. Also wir haben jetzt gerade gebucht. Wir wollten jetzt, also nächstes Wochenende, wollen wir uns mal ein Wohnmobil angucken oder Wohnmobile angucken, mal beraten lassen, einfach mal so im Termin. Bei Grabo ist das hier, Schwerin. Mhm. Da finde ich erstmal überhaupt noch was Freies. Also da war nicht mehr, da haben wir, glaube ich, 3 Wohnungen oder so zur Auswahl gehabt. Mehr war da gar nicht mehr. Und im Juli, Anfang Juli, wollen wir eine Woche in Harz, in Ostharz, Südosten. Mhm. Noch 2 zur Verfügung. Also gar nicht mehr so einfach, was zu kriegen, muss ich sagen. Ganz schön weg. Selbst die großen Anbieter sagen auch schon, also dieses Jahr sollte man nicht allzu sehr auf Last Minute setzen. Es ist alles jetzt schon weg. Ich staune wirklich. Und ich sag mal, die Preispolitik in Deutschland bei den Ferienwohnungen wird auch nicht besser. Also die haben ganz schön zugelegt, ne? Die haben ja schon während Corona ganz schön zugelegt und jetzt sind die Preise auch ganz schnell hochgegangen nochmal, ne? Also. Ja, das stimmt. Ja, das, wir haben dann neulich hatten ja früh, Gott sei Dank haben wir in Rumänien schon früh gebucht. Da bin ich auch gespannt, wie es da laufen wird. Ja, guck mal, wir haben für Dänemark dieses Jahr, haben wir letztes Jahr quasi direkt nach dem Urlaub, eine Woche später haben wir für dieses Jahr schon gebucht, ne? So, und ich dieses Jahr bin ich auch schon geneigt, vor unserem Urlaub in Dänemark, vor den Sommerferien noch für nächstes Jahr schon Sommer zu buchen, weil man sieht halt schon, die Auswahl wird immer geringer. Wird, ne? Also, immer weniger, ja, klar. Was ich da so an Favoriten abgespeichert habe, an Ferienwohnungen, wo wir mal hinwollen, da siehst du immer mehr, die dann nicht mehr verfügbar sind im Zeitraum. Ja, das ist ja, wenn ich jetzt gerade geguckt habe, fiel mir das auch auf. Also wir sind im Osten jetzt übernächste Woche. Wie hieß das da? Lenzen, sagte mir auch nicht, irgendwo in der Elbe da. Haben noch eine Ferienwohnung bekommen jetzt, Gott sei Dank. Und dann geht's schon. So, eine Frage nochmal nach Walsrode, wo wir ja mal hinfahren. Und dann kommt ja auch schon mal der 7.7. Projekt. Habe ich da was zu berichten. Naja, mal sehen. Walsrode, wann fahrt ihr nach Walsrode? 2.6. Ah, okay, ich muss mal. Hoffentlich seid ihr direkt in Walsrode oder in so einem Ort nebenan oder so? Nee, diesmal, das war, glaube ich, direkt Walsrode sogar. Weil ich habe nämlich gestern etwas gelesen, dass sie in Walsrode irgendeine Hauptverkehrsader, die Brücke, sanieren wollen. Oh. Und dass sie schon Angst haben vor dem Chaos in der Innenstadt. Und da habe ich schon. Ja, ne, also Vorsicht. Ich schicke dir mal einen Link, wann das wirklich ist. Das ist nicht bald. Wir sind mittendrin, ja. Mitten in Walsrode, ja. Also Obacht. Neben dem Enthaarungsstudio sehe ich gerade. Ist ja auch cool. Kann ich gleich enthaaren. In der Nähe vom Klostersee, genau. Naja, wir sind ja auch ausgedehntes Wochenende da, weil wir bei unsere. Wir wollen einmal da in den Vogelpark und dann haben wir da ja noch viele Datenspenden und so. Dann gerade im Vogelpark, kombinieren. Genau. Ja. Ja, siehst du. Tatsächlich, ich sehe gerade, Stadt Walsrode bereitet sich auf Brückensperre von. Ja. 9. Mai, da wurde das geschrieben, ja. Aber, ach so, da soll man wieder bezahlen, wenn man das lesen wird. Ja, das ist der Mist, die Walsroder Zeitung, das ist eigentlich Dreck, ey. Ja. Ja, da werde ich bestimmt für bezahlen, die Walsroder Zeitung. Naja. Ja, dann haben wir, glaube ich, erfolgreich. War ja auch eine ganze Menge zusammen heute. Was haben wir? Oh, wir haben eine kurze Folge heute, geht auch. Knappe 90 Minuten. Ja, Locken ohne Dose nenne ich sie. Ja, dann haben wir es eigentlich, ne? Dann haben wir es eigentlich, ja. Dann müssen wir bald mal wieder gucken, wann der nächste Termin etwa sein wird. Ja, dann muss ich. Der Juni wird ziemlich voll bei uns hier. 1, 2, 3, 4. Ihr seid alle voll dann. Normalerweise wäre der 8. so oder der 15. Ja, bei uns geht beides noch. Naja, der 15. tendenziell nicht, weil die Jetussi in der Woche Geburtstag hat. Und ich glaube, die wollte nämlich auf dem 15. ihren Kindergeburtstag feiern. Da werde ich abends, da werde ich wahrscheinlich noch am Marterfall geknebelt sein. Dann was, tendenziell wahrscheinlich. Wann ist denn dieses Event eigentlich hier? Das ist nämlich, glaube ich, am 10. Ah. Das ist am Wilseder Berg, ne? Ja. Das müsste, glaube ich, am 10. sein. Deswegen, also bei mir ist der Juni ziemlich voll. Am 24. Juni, das Wochenende, ist hier mit Realbrandausbildung im Container. Ja, und das wäre ja auch ein bisschen spät schon. Naja, aber das sind alle Wochenenden ziemlich voll. Wie gesagt, die Tussi hat Geburtstag, da ist Familie. Oh, jetzt bist du weg irgendwie. Ja, ich auf jeden Fall schauen wir nochmal, da werden wir uns melden, wann die nächste Aufnahme ist. Ja, alles klar. So. Oh, der 8. ist, wäre ja cool. Am 7. muss ich zum Zahnarzt, also kriegen wir trotzdem. Ja. Nein, ich hab mir das erzählt, da wären mir nur noch die Zähne reingeschraubt, dann ist vorbei. Dann habe ich die ganze Scheiße nicht hinter mir. Also, wenn man ein Implantat haben will, ey, das ist wirklich nervig. Aber ich glaube, das Schlimmste war jetzt tatsächlich dieses Dübelsetzen, ne? Die Stifte setzen, das ist, glaube ich, sehr. Nee, also bei mir nicht. Also das ist zwar das Aufwendigste, weil sie dir da ja wirklich im Kiefer rumbohren. Mhm. Aber der Mann hat so gut gespritzt, dass ich da nichts von gemerkt habe und auch danach nicht viel. Und jetzt haben sie mir Montag, das Zahnfleisch wird dann ja nach einem halben Jahr wieder aufgeschnitten. Mhm. Ja. Und dann kriegst du da so Platzhalter reingeschraubt. Und das war erheblich schlimmer, muss ich sagen. Das hat, da hatte ich länger Schmerzen da. Ah, okay. Aber was bei mir immer das Zahnfleisch halt da nicht so gut an der Stelle, deswegen ist das vielleicht so. Außerdem fand ich die nähen das dann ja auch ein bisschen lang, da war ich heute erstmal mit der Nagelschere bei, hab die erstmal gekürzt. Ich hoffe, sie kriegen die dann auch wieder raus. Aber das musste erstmal, ja. Das Schlimmste war, den alten Zahn rauszubekommen, schreibt in der Septa. Ja, das artet bei mir immer besonders geil aus, muss ich sagen. Das erste, die zwei Backenzähne waren weg und der eine hat insgesamt 8 Wochen gedauert. Sie haben den rausgerissen, haben den schon nicht rausbekommen, so richtig. Dann wuchs das nicht zu, dann haben sie festgestellt, oh, der Knochen ist ein bisschen zackig, den müsste man jetzt glatt machen, aber die Betäubung funktioniert nicht mehr. Ach du Scheiße. Dann ging es unter Vollnarkose. Ja, das war sehr spaßig. Also, die nächsten musste ich dann selber bezahlen, tatsächlich 400 Euro für eine Vollnarkose, gutes Geld. Und der Arzt sagt mir danach, Gott sei Dank haben wir eine Folterkurse gemacht, ich musste den 4 Teile zersägen. Der hätte gleich sagen können, ja, können Sie aber anteilig noch die Hälfte wieder zuzahlen. Ne? Ja, habe ich ihm auch gesagt, aber er sagte, nee, das kann er nicht nachträglich einreichen bei der Krankenkasse. Hätte er das tatsächlich gewusst. Er sagt aber laut Röntgenbild, saß der Zahn ganz gerade drin, als wenn man ihn einfach so rausziehen kann. Ich sage, ja, das hat man beim vorletzten Zahn mir auch erzählt. Scheiße. Ja, bei mir war es damals andersrum. Da haben sie gesagt, nee, der wird aber in ein paar Teilen rauskommen und den hat er dann ganz gezogen. Ja, so ist das manchmal. Ja, ich werde es auch nicht verstehen. Die Zähne waren ja in Ordnung, war einfach nur eine Entzündung und dann musste raus und so haben sie sich da so einen Aufwand von gemacht. Naja, wir wollen jetzt hier nicht doch die letzten Hörer mit dem Weg verschrecken. Also ich kann nur jedem wünschen, dass das nicht haben muss. Wobei, wie gesagt, jetzt kriege ich bald diese komischen Ersatzzähne da reingedreht. Die werden 3D vermessen und dann kommt noch die Farbberaterin. Pink ist toll. Ich habe Heike schon gefragt, ob sie das sehr stört. Ich werde die fragen, ob ich das in DSM-Blau bekommen könnte. Nein. und den einen bitte grundsätzlich in so einem normal weiß tun, aber mit so einer blauen DSM-Rakete drauf. Ne? Ja, die werde ich jetzt nicht. Aber wenn man Bilder drauf machen kann, hätte ich noch mehr Ideen, aber das glaube ich nicht. Aber die Farbe werde ich ernsthaft fragen. Vielleicht kann man ja blau nehmen. Das ist ganz unten rechts im Backenzahn, die siehst du sowieso nicht. Und so als Gag, Tätowierung finde ich nicht gut, will ich nicht haben, hätte ich viel zu viel Bedenken, dass sie dich entzünden kann. Aber so einen blauen Zahn finde ich schon mal irgendwie cool. Also das würde ich schon machen, den Gag. Wenn man jetzt so unten und oben, also unten Backenzahn und oben das Gegenteil auch gleichzeitig rausnehmen lässt, dann könnte man ja unten so einen Mittelfinger sich fräsen lassen und oben den Zahn halt so ausnehmen. Ne? Ja, kein Problem. Oder es geht halt auch mit der Rakete. Ne? Bin mir nicht sicher, ob es das für den normalen Preis gibt, aber gut. Ja, dann haben wir alles durch. Wir haben alles durch. Es haben immer noch 16 Leute durchgehalten hier. Meine Güte. Ja, beeindruckend, ja? Muss ich auch mal wieder sagen. Und ich glaube, dass der Hoya ist auch noch nicht eingeschlafen, so wie ich das sehe. Ja, ab und zu hat er noch gezuckt. Nee, guck mal, er sagte gerade, okay, aber ins Bett. Ja, Filia Noctis hört uns sowieso beim Einschlafen oder beim Putzen oder im Badewanne liegen, keine Ahnung. Genau. Wir melden uns, wenn es die neue Aufgabe neue Datum gibt, ja. Müssen wir sowieso mal, glaube ich, wir müssen das nächste Mal vorher besprechen, dann können wir das schon mal am Ende der Sendung vermelden. Das stimmt, das ist richtig, ja. Das liegt immer an mir. Genau. Kriegen wir auch einen Griff. Dann müssen wir auch keine Erinnerungen schreiben an irgendwelche Leute morgens um 8. Stimmt. Ja, in dem Sinne. Welchen Tipp habe ich oben gesehen? Oh Gott, habe ich wieder einen Tipp verpasst? Gucken wir nochmal durch. Halberstadt. Achso, nee, Harz haben wir schon gebucht. Moment, jetzt sage ich mir jetzt auch noch wo. Gusto Stolberg? Nee, das, so heißt das, glaube ich, nur. Der Ort heißt. Ah, Lexmormasch. Der war von der Lage her gut. Der liegt so zwischen den Wandernadeln. Ist ja für uns immer wichtig. Hm. Ah, da, Stolberg. Nach Stolberg geht es, genau. Das ist, heißt Gusto Stolberg, weil er in Stolberg wohnt. Ach, tatsächlich, ja, da ist es. Ja, wir sind gespannt, wir können uns das angucken. Wir werden wieder brühwarm berichten, wenn wir wieder da sind. Haben wir denn bis zum nächsten Mal einen Urlaub? Ja, Walsrode? Nee, gar nicht wahr. Doch, Walsrode, ja, da war ich vorher. Siehst du, kann ich auch. Und Kremin, da im Osten auch. Man kann ja von zwei Urlaubsgebieten kurz berichten. Aber jetzt ziehen wir es nicht in die Länge. Genau. Wir schaffen heute unter 3 Stunden, das ist wichtig. Dann sagen wir allen gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und macht's gut. Spitzen. Geht ordentlich cashen und schreibt uns Karten und berichtet uns von den Stars der Szene. Genau. Bis dann. Okay. Tschö. Tschüss.